Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen. Schönen guten Tag, hallo. Abend. Wir haben heute mal wieder viele verschiedene, diverse Themen vorbereitet. Unter anderem der Hurricane in den USA, das ist Fake News, den gibt es gar nicht. Mossad hat eine Wetterkontrollmaschine. Ja, so. Was haben wir noch? Ich habe aber gelesen, dass der Hurricane extra gemacht worden ist, um die Wohngebiete von Schwarzen und Latinos zu treffen. Wie passt das jetzt damit zusammen, dass der gar nicht existiert? Ja, das ist beides gleichzeitig. Also das ist eine Farce in der Farce. Weißt du, das ist eine Illusion in der Illusion. Weißt? So weit geht das mit den Medien schon. Sturmception. Also ich habe gelesen, den Hurricane gibt es wirklich, aber Trump hat lediglich noch keinen Weg gefunden, um ihn abzuschieben. Ich denke, er hat auch das Erdbeben in Mexiko verursacht, damit er da halt die losen Steine einsammeln kann, die runtergefallen sind und für die Mauer verwenden. Trump hat noch gar nicht gesagt, dass Hurricanes schlecht sind. Genau. Der soll sich mal von denen distanzieren, der Nazi. Apropos Nazi, haben wir es schon eingeblendet? Ja. Ja, hört ihr Kind laute, harte Rockmusik, dann könnte er ein Neonazi sein, was auch lustig ist. Ne? Schon mal das Erste, was mir aufgefallen ist. Dein Kind, er. Also ja. Neonazis werden nur Männer. Die ganzen Renés, die da, oder hier auch auf dem Foto, die eine, die da hinten steht, die zählen nicht. Nazi wird man nur als Mann, merkt euch das. Ne? Und wenn man laute Rockmusik hört. Jetzt ist halt die Frage, haben die da Beispiele von Bands genannt? Das würde mich nämlich interessieren, weil wenn da Pink Floyd steht, dann muss ich ein bisschen lachen. Ja? Keine Ahnung. Also ich weiß, es gibt Rechtsrock, aber Rockmusik an sich hat ja so viele Unterarten und Sparten und dann gibt es ja auch noch den Metal. Da ist ja schon die Titelzeile der absolute Humbug. But did you know playing loud heavy rock music also counts as a warning sign? Maybe it's time to put away your favorite AC/DC and Black Sabbath albums? Aber natürlich, ja. Wer kennt ihn nicht? Ja, den absoluten Hardcore White Power Neonazi Ozzy Osbourne, ja. Also, listen to Metallica, Led Zeppelin, AC/DC or Black Sabbath. Playing heavy rock music with violent lyrics is listed as one of the clearest signs of belonging to a hate group. Sag mal, das in den 80ern gab es doch das Netz noch gar nicht. Wie kommt denn der Artikel aus den 80ern ins Netz? Vom Southern Poverty Law Center wahrscheinlich. Also ich warte jetzt nur drauf, dass Black Sabbath als Defamation League als Hate-Symbol verboten wird. Canadian Officials. Oder sehr geil. Hier ist ja auch Teil einer Gruppe, die Heil Hilter ruft. Heil Hilter, wer den alten Monty Python-Sketch mit Mr. Hilter kennt, wird genauso viel Spaß haben, wie ich an dem verschreibe. Heil Hilter. Ach du meine Güte. Calgary, oh je. Secretive Behavior. So if your child hides the fact that he forgot to do their homework, they belong to a hate group. Ist das Satire oder was? Hausaufgaben nicht machen? Ah, der will bestimmt Genozid begehen. Das ist total logisch, weil Gründe, weißt du? The Calgary Police Service quickly came under fire after publishing the list online. Okay, vielleicht gibt es dann doch noch so ein bisschen Debunking. Wearing or displaying Nazi Propaganda and Symbols. Ja, da würde ich mir dann schon eher Sorgen machen. Overt hostility to parents and family. Disobedience, rudeness. Changing their appearance. Also Crossdressing und Transqueer Gender Linksbums heißt, dass man Nazi ist, oder was? Bin ich jetzt gerade irgendwie, habe ich da den falschen Ansatz gewählt und der Artikel, der kritisiert eigentlich eine Liste der Calgary Police? Und ein Punkt war halt eben das mit der lauten Rockmusik. Hey, du hast jetzt hier einen Vater, der dagegen spricht. Ah, okay. Since the story's publication, the Calgary Police Service has taken the word rock out, playing loud heavy music with violent lyrics. Oh mein Gott. Laut. Aber laut muss sie sein. Ja. Aber kein Rock. Genau. Ja. Also wenn ich... Taylor Swift ist ja auch angeblich White Nationalism. Ja, das sind die gleichen Leute, die damals geglaubt haben, Sid Vicious sei ein Nazi, weil er ein Hakenkreuz-T-Shirt getragen hat. Weil sie nicht haben, dass das Provokation ist. Ach du Scheiße. Gott, Nazi-Punks. Aber weißt, wenn jetzt dein Kind Heavy Metal hört und dann auch noch Milch trinkt morgens und das OK-Zeichen macht, dann weißt du das. Und Frösche mag. Ja, also. Dann weißt du, wie der Hase läuft. Also. Aber gut, Kanada. Das ist halt aus. Was kommt schon Gutes aus Kanada? Seien wir doch mal ehrlich. Das ist Ahorn Sirup. Ahorn Sirup? Nein, aber es ist halt wieder diese Brown Scare. So, wie Red Scare, nur halt Brown Scare. Überall steht da Neonazi unterm Bett und salutiert. Ah, geil. Meme Warfare. Ja, okay. Mit diesen Memes, also genau diesen. Der Plan ist, Höcke irgendwann als Kanzler zu sehen. Nutzer des anonymen Forums Fortran versuchen, die Bundestagswahl zugunsten der AfD zu beeinflussen. Verdammt, hätte ich gewusst, dass du den Artikel reinnimmst, hätte ich noch einen anderen gepostet. Und zwar, da ging es dann darum, wie Trolle die Wahl beeinflussen. Und dass das ja alles nur noch online stattfindet. Ach, guck an. Ja, guck mal, von wem der ist, ne? Ah, Mr. Superlevel Dennis Kogel. Wunderschön, ja. Welche Rolle spielen rechte Trolle im Wahlkampf? Eine Analyse. Na, was hat er analysiert? Der war auf 4chan. Echt? Mhm. Der wirkt auch wie einer, der liest auf 4chan 3-4 Threads und nimmt jeden Kommentar, der da gepostet wird, wörtlich. Also er hat die Woche auch noch einen anderen Artikel darüber gemacht, was Deutsche auf 4chan so machen oder auf 8chan, ich weiß es gar nicht, auf irgendeinem Pollboard. Und hier, was mich halt nervt, ist, hier wird dann Propaganda und wie hieß es in dem anderen Artikel, beeinflussen, ist es nicht üblich, dass man vor einer Wahl durchaus eine Partei irgendwie schilt, die man gut findet? Also ist es nicht, gibt es dafür nicht Parteistände und irgendwelche also warum dürften die Parteien, die sich zur Wahl stellen, Propaganda machen, aber jeder andere darf das irgendwie nicht? Oder ja, verstehe ich irgendwie nicht. Solange die Partei nicht verboten ist, ist es eine normale Partei. Ja, ich meine, warum ist das hier dann auf einmal Beeinflussung der Wahl zugunsten der AfD? Das ist ganz böse, weil überleg mal, ja. AfD. Ach so. Ach, AfD. Ja, weil alles, was man als Beeinflussung der Wahl bezeichnet, einen ganz miesen Nachgeschmack hat nach dieser Russland-Geschichte, ja, wo es hieß, die hätten hier Werbung gekauft oder hätten sowieso im Internet ganz gezielt die Meinung versucht, der Leute zu beeinflussen. Ich meine, ist ja nicht so, dass es politische Gruppen gibt, die das mit Wahlkampagnen machen oder so. Ja, ja, unsere Propaganda ist vor allen Dingen Aufklärung, ne? Ja, und das andere, nee, die anderen machen Propaganda und das eigene, das ist Aufklärung, weißt du? BuzzFeed News liegen Screenshots vor, die zeigen, dass eine deutsche Meme-Kampagne mindestens seit Februar 2017 in diesem Forum vorbereitet und geplant wird. Mhm. Hammer. Die Nutzer des Meme-Krieg-Forums. Sag mal, Meme-Krieg, das heißt Meme-Jihad. Ist er ein Bennett Journalist im Meme-Jihad oder was, dass er das so genau weiß? Der große Plan sei, AfD-Politiker Björn Höcke irgendwann zum Kanzler zu machen. Man muss dabei immer im Hinterkopf behalten, dass Deutschland nicht frei ist, schreibt der Nutzer, der sich AfD-Chan nennt. Ja, gut, aber wie will man den denn zum Kanzler machen? Dazu muss er sich erstmal als Kanzlerkandidat aufstellen lassen und gewählt werden. Das wird bestimmt nicht durch irgendwelche Bildchen im Internet passieren. Das, eventuell, was man damit machen kann, ist halt eben so dieses. So ein bestimmtes Image aufrechtzuerhalten, wie es zum Beispiel bei Trump möglich war, indem man ihn als Gott Emperor Trump gememt hat. Ja, und die Leute, die halt eben diese komische Meme-Kampagne fahren, wobei ich da echt nicht von Kampagne sprechen will, die haben sich das zum Vorbild genommen. Ja, und deswegen verhalten die sich jetzt so. Und der Kogel hat, weiß ich nicht, hat wahrscheinlich den löchrigen Aluhut erwischt und macht da irgendeine Verschwörung im Internet daraus. Das hier ist jetzt nicht der Kogel, das ist der andere Artikel. Ja, Entschuldigung, aber du weißt, was ich meine, ja, dass halt eben davon ausgegangen wird, es sei eine koordinierte Kampagne. Also hör mal. Ja, vor allem, wie hier auch wieder steht, in Deutschland rechtspopulistische Nutzer zu Angriffen auf die Meinungsbildung im Internet verabreden. Mhm. Ja, und was ist das, was der Herr Gerd Hensel gemacht hat? kein Geld für rechts. Das ist auch ein Angriff auf die Meinungsbildung im Internet. Ein viel schlimmerer Angriff. Er hat nämlich nicht Meinung verbreitet, sondern er hat versucht, Meinung verschwinden zu lassen. Aber das wird dann wiederum als tolle zivilgesellschaftliche Courage gefeiert. Genau wie dieses Ding, was da rumging, mit dem ich tausche meine Stimme mit einem Migranten, der nicht wählen darf, was inzwischen ja auch als Satire klargestellt worden ist. Aber da heißt es dann natürlich Satire. Das ist keine Beeinflussung der Meinung im Internet. Diese elende mit zwei Maßstäben Messerei ist wirklich traurig. Wenn die anderen es machen, dann sind es russische Trollfabriken. Wenn wir es machen, dann ist es eine Grassroots-Bewegung. Ich finde halt generell auch einfach nur die Artikel, wo du dich jetzt auf Poll fokussieren tust und dann meinst, dass davon jetzt tatsächlich Politik und Wandel und Wahlbeeinflussung ausgeht, finde ich halt auch so höchst obskur. So. Ich wundere mich, ob das dann nachher auch bei uns dann irgendwann mal im Wahlkampf ankommt, dass man dann über Pepe reden muss. Ich finde, das macht halt das macht einfach die Politik so unglaublich lächerlich. Es ist einfach Die Sache ist hier bei diesen Artikeln ganz einfach, ja, da gibt es jemanden, der das ernst nimmt, aber im Endeffekt sich genauso lächerlich macht wie die Leute, die da in den Threads posten, keine Ahnung, wir benutzen Meme-Magie, damit der Höcke Kanzler wird, ja. Ja. Naja. Natürlich gibt es Leute, die sich damit befassen, warum auch nicht, das ist doch nicht verboten, ja. Aber da jetzt irgendwie eine, keine Ahnung, koordinierte Organisation, sondern zu machen, die sich zum Ziel gesetzt hat, da weiß ich nicht, das Image der AfD aufzupolieren, ist echt fucking Bullshit. Ja, das sind 5 Autisten, die da die ganze Zeit in dem Thread posten, ja, und vielleicht 3, 4, die keine Ahnung, da am Shit posten sind. Das war's, ja. Ja, und dann gehst du davon aus, dass das eine riesen Kampagne ist, weißt du? Naja, immerhin, eine Schlagzeile scheint es ja anscheinend wert zu sein. Dann auch noch Krautpoll. Putsch-Chan ist sowieso viel besser als AfD-Chan, wollte ich nur mal gesagt haben. Aber das ist so, das hat im Endeffekt so die News, also die Nachrichtenwertigkeit von so einem Ding, das sagt, ja, es gibt da irgendwo Leute, die haben Plakate geklebt für die AfD und haben das geplant, Plakate zu kleben für die AfD und die wollen die Wahl damit. Spenden zu sammeln. Ja. Die haben das mit Absicht gemacht, weißt du? Ja, und der Dennis sagt uns jetzt halt noch dazu, ach, hast du weggemacht. Ja. Der Dennis erklärt halt, ich kann es ja nochmal kurz zusammenfassen, der erklärt halt, welche Tools genutzt werden. Ne? Also Discord natürlich ist Nazi, dann Twitter ist Nazi, was noch, 4chan und vor allem Poll ist Nazi und so. Also die üblichen, YouTube ist auch, und Reddit auch noch, ja. Also, und Gap AI. Und natürlich Gap, ja. Natürlich Gap. Also, ja, YouTube, das heißt, wenn du das nächste Mal ein Katzenvideo guckst, sei dir im Klaren drüber, dass du vielleicht AfD wählen wirst. Ja. Aber ganz ehrlich, das sind halt die ganzen guten Sachen. Discord, na klar. Mumble wahrscheinlich auch, ne? Teamspeak, ja, wissen wir ja auch, alles Terroristen. Ja. Mit was soll man denn reden? Google Hangouts? Du sollst gar nicht dich unterhalten. Du sollst nur Motherboard lesen und glauben. Genau. Ja, listen and believe. Und hier, Keck, Cax and the God Emperor, Measurement Study of Fortune's Politically Incorrect Forum and its Effects on the Web. Ich finde es faszinierend, dass hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute an dem Papier über 4chan mitgemacht haben. Mensch, anstatt sich mit tatsächlicher Politik auseinanderzusetzen, guckt mir jetzt sich Shitposting an und versucht darüber, sich die Welt zu erklären. Wo halt auch so, ja, was weiß ich, so einfach, ja, macht euch jetzt nicht unbedingt, also er lässt euch jetzt nicht unbedingt im besten Licht erscheinen. So, wenn ihr politisch was reißen wollt, dann tut euch vielleicht mit Policies auseinandersetzen und nicht mit 4chan, Alter. Ja. Ja, aber auch gleich, wie, ich meine, muss ich eine wissenschaftliche Arbeit zu 4chan mit Keck, Cax and the God Emperor Trump überschreiben, oder zeigt es nicht gleich, dass es keine wissenschaftliche Arbeit in dem Sinne ist, sondern eher ein Pamphlet für eine oder andere Seite. Ja, das ist was zum Thema Journalismus. Wir hatten ja hier schon über mehrere Wochen gesehen, dass es für Al Jazeera die Luft so ein bisschen dünn wird. Also diverse Leute sind halt der Meinung, dass Al Jazeera da nicht so richtig objektiver Nachrichtensender ist. Nein. Und ja, und hier die israelische Regierung will das Büro auch zumachen. Und in diesem Artikel hier standen auf jeden Fall auch noch ein paar Sachen drin, die sich so geleistet haben über die Zeit jetzt Al Jazeera. Also zumindest, das ist hier natürlich von der jüdischen Allgemeine. Also natürlich, ja, kann man sich jetzt überlegen, wie objektiv das halt eben ist. Aber ich denke mal, die Beispiele werden sicherlich stimmen. Aber wenn man da liest, dass Al Jazeera oft von Märtyrern und Widerstand redet, ja, ist halt auch in Israel irgendwie sicherlich nicht so erwünscht. Ja. Ja, und also was ich vor allen Dingen halt bemerkenswert finde, steht jetzt hier natürlich nicht drin, aber wie sich halt unsere Medien in Deutschland, also jetzt vor allen Dingen halt Zapdas Medienmagazin, diese neuen deutschen Medienmacher und so, vor diesen Al Jazeera-Laden da vorstellen und irgendwie sagen so, ja hier, da müssten jetzt Politiker irgendwie aus Deutschland sich da auch die verteidigen, weil da ist ja die Pressefreiheit dann in Gefahr. Also Al Jazeera wird ja aus Katar produziert, wo sowieso keine Pressefreiheit. Wer wieso denn da mit der Mikrofon rum hier? Ja. Wo sowieso keine Pressefreiheit ist. Und von daher, ja, also kein Weg meines Erachtens nach. Also sollen sie doch machen. Den, weil Al Jazeera ist pure Propaganda. Ja, eben. Also, na gut, nicht nur, aber... Ja, ich finde es bei Al Jazeera immer ganz lustig, wenn du so die Berichterstattung hast, so, keine Ahnung, Black Lives Matter und die USA ist so furchtbar rassistisch und seid doch mal nett zu den Schwarzen und so, und dann guckst du, was so in Katar selber passiert mit Leuten, die aus Afrika dort als Wanderarbeiter sind und wie deren Rechte, weißt du, so zu Hause aussehen, dann denkst du dir halt auch so, ja komm, also mehr Agenda kannst du jetzt auch nicht mehr haben, Unruhe zu provozieren in anderen Ländern. Und wenn man dann stellt, Bericht, sorry, ich dachte, du wärst fertig. Sorry. Ja. Man stellt sich doch vor, der Mateschitz würde sein Servus-TV an irgendeinen Nazi verkaufen und der würde dann anfangen, hier in Deutschland so nicht justiziable, aber halt schon mal so über Kopfvermessung so eine Doku oder was ständig von Umvolkung reden und so. Wie lange würde der Sender denn im deutschen Kabelnetz empfangbar bleiben? Ja, die Sache ist halt, der Sender ist ein Propagandaorgan von Katar in erster Linie und in zweiter Linie machen die auch noch Journalismus manchmal. Ja, wobei halt auch die Frage ist, was gibt es denn Recht auf Propaganda, weißt du? Im Grunde freut mich das nie, wenn irgendwie Meinungsäußerung eingeschränkt wird. Hm. Ich meine, gut, Propaganda bedeutet ja eine endlose Flut an Informationen, die dich in eine bestimmte Richtung bringen sollen, aber in dem Fall kann man da nicht vielleicht, ich weiß nicht, ein Gegenformat machen, wo man die Leute aufklärt. Ist das nicht möglich? Ich meine, ja, das ist jetzt ein Sender von vielen, oder? Ja, aber das ist schon ein richtiger Fernsehsender. Das ist jetzt nicht irgendwie ein YouTube-Format oder so. Das Lustige ist... Ja, das ist mir schon klar. Ich weiß, was Al Jazeera ist, ja, aber... In Amerika haben die ja auch so eine Lizenz geerbt von... also die haben so einen Sender übernommen, der dem ehemaligen Vizepräsidenten Al Gore gehört hat. Hm. Und jetzt sponsern die ja unter anderem auch die Young Turks mit. Ach, natürlich. Naja, ich bin halt der Meinung, wenn es Propaganda ist, steht das ja sowieso auf wackeligen Beinen und da kann man sich solche Leute dann auch mal in eine Sendung einladen und die dann halt quasi faktisch zerlegen. Ja, aber wenn es Propaganda ist. Ja, aber ich finde es halt unmöglich, dass irgendwelche Leute, die hier in Deutschland nicht nur Journalisten sind, sondern auch noch irgendwie Journalismus über andere Journalisten machen, sich dann irgendwie hinstellen und sagen so, hier, das ist Pressefreiheit und kümmert euch mal darum, dass die da irgendwie weitermachen können, was sie wollen, ohne... Die Frage ist, ist auch, ob so ein Gegenprogramm überhaupt die Leute erreicht, die Al Jazeera gucken, weil du hast ja in Israel halt den arabischen Bevölkerungsanteil und den jüdischen Bevölkerungsanteil und ich denke, da wird eine ziemlich klare Linie den Konsum von Al Jazeera auf der einen Seite verorten. Ja. Und ob die dann überhaupt das sehen, wo das da wieder debunked wird oder dem überhaupt glauben, dem israelischen Staatsfernsehen, ist wieder die ganz andere Frage. Also ich fände es ziemlich unerträglich, wenn in meiner Stadt irgendwie wieder mal jemand niedergestochen worden ist und am nächsten Tag redet Al Jazeera von Märtyrern. Also das würde ich auch ungern haben. Ja, stimmt schon. Aber ich meine, wenn du so eine krasse Situation da hast, wie zwischen den Arabern und den Israeliten, nicht Israeliten, den Juden, ist es dann nicht eher so, dass halt die Leute, die halt sowieso ihre Meinung gefasst haben, darin bestätigt werden und die halt eben die, ja, wie gesagt, diese Fanatiker gucken dann halt eben einfach Al Jazeera und die anderen sind dann halt davon getriggert. Ja, also eine andere Situation hast du ja dann quasi nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass einer sich dann sagt irgendwie so, das ist jetzt aber ein gutes Argument dafür, dass der niedergestochen wurde, weißt du? Ja, unser kleine, fast schon regelmäßige Poesie-Ecke, auch heute wieder. Diese Geschichte mit dem Gedicht an der Uni-Wand zieht immer weitere Kreise. Inzwischen hat sich wohl auch schon der Autor gemeldet und hat gesagt, dass er eine Übermalung ablehnt. Und dann kommt die Margarete, die musste natürlich ihren Senf dazu geben. Ja, und am Anfang dachte ich, vielleicht wird es ja sogar was. Und sie spricht irgendwie halt, sie sagt, okay, man soll es nicht übermalen und so, sondern ja, man soll es halt nutzen, um sich über den eigenen Sexismus auch klar zu werden und so. Da ist es dann bei mir gekippt. Und am Anfang hat sie eigentlich ziemlich vernünftig irgendwie argumentiert, dass das ja doch jetzt nicht so schlimm ist. Aber dann kommt sie mit dem, und das ist aber gerade ein Fehlschluss um die Ecke und sagt doch, das ist ganz schrecklich schlimm, weil das ja der alltägliche Sexismus, bla, bla, bla, bla, bla, ganz schrecklich. Also gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht, Margarete. Vielleicht schreibst du das mal ins Stammbuch. Eine Frau Ohrfeigen ist weniger schlimm als einer Frau die Tür aufhalten. Wenn du das sagst. Ich sage das nach der Stokowski-Schule. Ja, aus der Abteilung Doppeldenk. Ja. Also ein Student in Edinburgh ist von der Uni unter Beobachtung gestellt worden, weil er sich über ISIS lustig gemacht hat. Genauer gesagt hat er irgendwie gesagt, man ist doch gut, dann sind sie jetzt ihren 72 Jungfrauen näher. Als über irgendeinen Attentäter, der erschossen worden ist. Obwohl wir wissen ja, dass ISIS absolut nichts mit dem Islam zu tun hat. Aber dann hat eine Studentin ihn angezeigt, deswegen bei der Uni, weil sie sagt, er bringt die Minority Students in Gefahr, also die Muslime vor allem. Und jetzt frage ich mich, wenn doch kein Zusammenhang zwischen ISIS und Islam besteht, wie kann dann ein Witz über ISIS Muslime in Gefahr bringen? Na, weil ja andere denken können, dass ein unmittelbarer Zusammenhang besteht, aber der tut es nicht. Nur, wenn du es schreibst, dann würde das halt eben diesen Gedanken verstärken und darum auch Minderheiten in Gefahr bringen. Ich frage mich halt auch so, wenn du jetzt nicht mehr dich über ISIS lustig machen darfst, über was kannst du dich denn noch lustig machen? So, über die übertriebene politische Korrektheit zum Beispiel. Ja, aber ich weißt du, so was soll das? Das ist so, weißt du, Reality Distortion Feel, so ein Level, wo ich dachte, so weit kann es doch nicht gehen. Und dann kommt hier die Mail daher und macht halt hier, ich weiß nicht, weißt du, was sollst du dazu noch sagen, Mann? So, ich. Keine Ahnung, Alter. Politische Korrektheit ist mentale Krankheit. Oh je. Die neuen deutschen Organisationen. Die hatten wir ja schon öfter. Wir befinden uns auf dem Weg zum neuen Wir. Und das meint unsere Familienministerien, Ministerin, wie auch immer. Ja, eine Erklärung für mehr Teilhabe in der Einwanderergesellschaft. In der Einwanderungsgesellschaft. Das ist so ein schreckliches Wort. Einwanderungsgesellschaft. Das bedeutet nichts weiter, als dass die Gesellschaft irgendwann nicht mehr existiert. Aber ja, gut. Das ist vor allen Dingen auch noch direkt genommen aus dem Wörterbuch der neuen deutschen Medienmacher, die da halt eben auch verstrickt sind mit den neuen deutschen Organisationen. Die haben sogar die gleiche Adresse, das werden wir später noch sehen. Und ja, die haben sich auf jeden Fall jetzt die Woche getroffen, weil Frau Barley und da irgendwie vom neuen deutschen Wir einen erzählt. Ich finde es halt schon irgendwie interessant, weißt du, die Grenzen waren jetzt 2015 einem riesen Ansturm geplagt und man hat Grenzen nicht dicht gemacht, man hat den Leuten vorher nicht geholfen, dass sie nicht sich überhaupt erst auf den Weg machen, und jetzt dreht sich der Deutsche um und sagt dann, wir müssen das als Staatsziel jetzt ändern, wir brauchen einen neuen Grundgesetzartikel und wir sind jetzt plötzlich eine Einwanderungsgesellschaft, weil damals niemand das in der Lage war, vorauszusehen, was da passiert, und die Kanzlerin dann einfach mal gesagt hat, damit wir keine schlechte Presse haben, mache ich jetzt mal Grenzen auf, aus Gründen. Und jetzt sollen wir dann einen neuen Grundgesetzartikel bekommen und wir sind auf dem Weg zur Postgesellschaft für Migranten. So, ich... Ja, ja gut, ich meine, was willst du machen? Was willst du machen? Die Migrantenkrise, die wird Deutschland so oder so nachhaltig prägen, egal ob du jetzt den Großteil abschießt oder nicht. Ja, die meisten werden ja wahrscheinlich sowieso da bleiben. Was willst du da machen? Ja, also ich verstehe schon, warum viele Leute denken, dass wir uns da in einer gewissen Weise anpassen müssen, um mit der neuen Situation zurechtzukommen. Ja, aber jetzt irgendwie zu einem Deutschland von, weiß ich nicht, 1990 zurückkehren, das Ganze vergessen. Ja, ich frage mich, warum das überhaupt warum das Wort, das ist doch überflüssig. Warum nicht einfach Gesellschaft und fertig? Ja, das geht ja nicht. Da sind wir nicht gleichberechtigt. Wir sind doch erst gleichberechtigt, wenn Gleichstellung passiert ist. Ja. Damit Integration gelingt und mehr gesellschaftliche Teilhabe sichergestellt wird, müssen sich auch die Gesellschaft und ihre Institutionen bewegen. Tut doch noch mehr. Mach doch noch mehr für die Leute. Was ist denn gesellschaftliche Teilhabe? Bedeutet das nicht, dass man auch was einbringen muss? Und das sehe ich halt nicht. Ich sehe hier, wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen. Aber wir wollen auch unsere eigene Kultur in unserem abgeschlossenen Teil des Landes sozusagen fast leben dürfen. Wir wollen weiter unsere Predigten auf Türkisch hören. Wir wollen weiter nicht, dass ihr uns auf die Finger guckt. Naja. Interkulturelle Teilhabe. Neue deutsche Organisation. Der unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs hat auch unterschrieben. Interessant. Sehr schön. Ja. Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Und das Deutsche Zentrum für Altersfragen. Crazy. Wer bin ich? Wo bin ich? Und warum muss ich das hier unterzeichnen? Und das Ding heißt eine Erklärung für eine postmigrantische Gesellschaft. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Weil wir haben jetzt so viele Migranten schon hier, dass wir uns postmigrantisch befinden, dass wir praktisch alle Migranten sind. Ja? Dass wir niemand kann sich mehr darauf berufen, hier geboren worden zu sein oder einen Familienstammbaum, der länger als 3 Generationen zurückgeht, zu haben. Das ist jetzt alle Postmigranten, Sterne. So in Gelb mit einem Hörnchen auf der Stirn. Seht ihr Sterne? Das ist wie eine Marskolonie, wo gerade alle erst vor 5 Jahren hingekommen sind. Eine Marskolonie, ich mag das, das ist ein schöner Wortwitz, danke. Das ist ein Strafplanet. Muss man wissen. Während die gesellschaftliche Anerkennung, Teilhabe und Chancengerechtigkeit vorantreiben, indem wir die Vorschläge und Empfehlungen des Impulspapiers in unserem Zuständigkeitsbereich prüfen und Strategien zur Umsetzung entwickeln. Du musst das noch etwas mehr in diesem Ton sagen. Oh, in einem strukturierten Dialog über die interkulturelle Öffnung unserer Organisation mit Migrantinnen, Sternchenorganisationen und neuen deutschen Organisationen treten. Kyrie eleison. Diese Expertin auf Augenhöhe einbinden. Und natürlich ihre Ressourcen für den Dialog steigern und dabei insbesondere die Belange von Migrantinnen und geflüchteten Frauen berücksichtigen. Wie soll denn das gehen? Wie willst du, das ist doch die Quadratur des Kreises. Du kannst nicht dich gleichzeitig für die Migrantinnen und für den Islam und die Anerkennung des Islam einsetzen. Das ist Blödsinn. Damit knechtest du die nur weiter. Ja, und ob du da die 20 weiblichen Migrantinnen damit stärkst, ist dann auch noch dahingestellt, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, indem sie halt die Interessen dieser Personen stärken, stärken sie auch automatisch die von den anderen Hinzugekommenen, von daher ist es eh wieder, keine Ahnung, Wortklauberei. Ja. Initiativen von Menschen, die sich nicht mehr als MigrantInnen bezeichnen, es ist scheißegal, wie du dich bezeichnest. Wenn du schwarz bist, dann wirst du erstmal als ein Migrant angesehen. Das ist völlig normal. Ja, wenn das bezieht sich. Weil ich weiß bin, als Migrant ansehen. Das Lustige ist, dieses Sternchen bezieht sich jetzt hier drauf auf die neuen deutschen Organisationen. Ja. Weil die ja nicht mehr Migranten sind, sondern neue Deutsche. Ja, wie wäre es, wenn sie einfach Deutsche sind irgendwann und sie sich als Deutsche bezeichnen und ab und zu gibt es mal Missverständnisse und Leute denken, dass sie frisch eingewandert sind, aber sie sind es nicht und man hört es auch direkt an ihrem Lokalakzent. Ja, also ich bin dafür, dass wir die einfach, also neuer heißt ja Neudeutsch auch Neo, ne? Wir nennen die einfach Neo-Deutsche. Oder noch besser Neonationalisten, wie wär's denn damit? Ja, das ist dann die landesunabhängige Formulierung. Genau. Ja, und Deutsch Plus war auch dabei. Ach Gott, ich will das Plus. Dieses Meme mit dem Plus. Ja, aber das fand ich recht bemerkenswert. Die Einwanderungsgesellschaft macht sich nicht von selbst. Wir müssen die Weichen miteinander stellen. Der Rechtsstaat bietet die richtigen Hebel hierfür. Habe ich da rechts gehört? Ja, aber wie krass, das ist so wieder so wie das von der Frauenunion. Und wenn ihr die Einwanderungsgesellschaft nicht mit uns gestalten wollt, dann holen wir den Knüppel. Und das finde ich einfach nur noch widerlich, wie die Politik mit den Leuten umgeht. Ihr müsstet Gender Mainstreaming schlucken, sonst seid ihr alle Nazis und wir verdreschen euch. Dafür brauchen wir einen verbindlichen Dialogprozess. Du musst mit uns reden. Jawohl, mein Roboter, Imperator. Oh. Was Aydan Özguts auf den Weg gebracht hat, hat Katharina Barley heute weiter mit Leben gefüllt. Hm. Na, vielen Dank. Soll der Mensch nicht trennen. Vielen Dank. Ja, das war das mit den hier. Wie ist das Ding? Vote Buddy? Genau, ist inzwischen enttarnt als eine sogenannte Satireaktion vom Peng-Kollektiv. Die sind ja schon öfter mal unangenehm aufgefallen mit solchen Medieninszenierungen. Man könnte sagen Fake News. Ne? Man könnte diese Leute jetzt ganz hart dafür zeihen, dass sie in der Vorwahlzeit sowas auslösen mit Fake News. Aber nein, natürlich ist das eine satirische Aktion von Künstlern. Die ist natürlich total super. Zwinker, zwinker. Wer es nicht mitgekriegt hat, da ging es darum, dass Leute, die nicht wählen gehen wollen, auf einer Webseite angeblich ihre Stimme per Briefwahl an Migranten und andere Leute übermitteln konnten, die eigentlich hier nicht wählen dürfen, es aber wollen. Gab es natürlich sofort ein bisschen Aufregung, ist auch beim Landeswahlleiter angezeigt worden oder Bundeswahlleiter. Ja, im Endeffekt war es Satire, aber wie gesagt, ich war ja halt so eine typische Deppensatire meiner Meinung nach, weil ja, allein der Anschein, dass es sowas gibt vor der Wahl, das finde ich eine viel gefährlichere Beeinflussung der Wahl, als wenn 4chan irgendwo Aufkleber für die AfD entwirft. Also, wenn 4chan sowas gemacht hätte, dann hätte ich auch gesagt, jetzt seid ihr aber ein Stück zu weit gegangen. Weil so kurz vor der Wahl halt solche Informationen und das Volk zu streuen, die das Klima noch anheizen werden, weil ich wette, dieses Ding ist oft genug auch von Leuten geteilt worden, die die Richtigstellung nicht mitbekommen haben. Und würde mich nicht wundern, wenn dadurch auch ein paar Leute wieder auf die Idee kommen, ja, dann wähle ich halt AfD, weil es scheint ja irgendwie nicht anders zu gehen. Ne? Ja, das war das hier von Ach gut, über die neuen deutschen Organisationen von Broda war es, glaube ich. Und hier stand dann auch, ja, genau, die neuen deutschen Organisationen und so weiter, neuen deutschen Medienmacher, und dass die halt dieselbe Adresse haben, nämlich die Potsdamer Straße sowieso. Und da halt alle gefördert werden. Und steht hier, die Bundesregierung tritt also in einen strukturierten Dialog mit Gruppen ein, die zu diesem Zweck ins Leben gerufen wurden, mit der Bundesregierung einen strukturierten Dialog zu treten. Ja. Astroturfing mal wieder. Unser tägliches Astroturfing. Ja, aber das ist so, das ist so oft und so viele Organisationen, wie viele Leute davon leben. Ich würde gerne mal echt wissen, wie viel Kohle verschlingt diese ganze Scheiße aus den verschiedenen Töpfen für diese verschiedenen Organisationen und was könnte man mit dem Geld alles Sinnvolles anfangen? Aber die Zivilgesellschaft. Zu viel Gesellschaft, ja. Ja, hier, das ist vor der Bundestagswahl ist natürlich die Fake-News-Angst am Rumgehen und jetzt haben EU-Institutionen und NATO haben Fake-News-Attacke halt eine Übung abgehalten, wo es darum geht, dass irgendwie das Verteidigungsministerium von verschiedenen EU-Staaten angegriffen wird mit Falschmeldungen und jetzt weiß nicht, tun sie dafür ein Planspiel machen während der Bundestagswahl, damit auch schön alle Leute bereitstehen. Um mit dem Angriff der Gruppe Bertelsmann wird das alles in Ordnung kommen. Oh ja. Mann, ey. Ich denke mal, Putin hat schon mehrere Bataillone Gerüchte an der Grenze zu Polen gesammelt. Ja? Und wenn du dann noch ein paar windige Geschichten, vielleicht aus der Türkei oder so, die sollen ja schon in die interkontinental windige Geschichten entwickelt haben, da kann hier ruckzuck kann hier ein begrenzter Fake News Krieg in Europa entstehen. Ich meine ernsthaft, was soll denn das Worst Case Szenario sein? Oh, Berlin wurde mit einer Atombombe zerbombt. Nee, anscheinend doch nicht. Wir haben da angerufen. Wir gehen noch dran. Problem gelöst. Ja, aber die Leute könnten alle an die Hohlerde glauben oder die Flacherde oder sowas. Was dann hier los wäre? Das ist kein Fake News, das ist eine echte Theorie. Ja, und hier Fake News und Hate Speech. G+J-Chefin Julia Jeckel fordert Ethikkommission für Facebook und Co. Ja, wenn ich das kurz auseinanderklamüsern darf, G+J ist Gruner und Ja, ist ein Zeitschriftenverlag, gehört welcher Gruppe? Springer Verlag. Welcher Gruppe? Dem Bertelsmann-Konzern noch Fragen? Nein. So. Also, es ist nichts weiter als ein anderer Kanal, über den diese dubiose Bertelsmann-Stiftung wieder irgendeinen Dreck rausdrückt. Ja. Also genau. Es gibt ja so Stiftungen die oder Lobbyverbände, die setzen sich dafür ein, dass irgendwie, keine Ahnung, wie hat da jemand im Internet gemeint, die Milchbauern oder so bessere Preise kriegen oder ähnliches, das wäre doch ganz normal. Aber sowas wie die hier, wie die Bertelsmann-Stiftung und ihre also der Stiftung gehört dieser Verlag, ja? Also wie die halt direkt Politik beeinflussen, ohne dass sie, wenn ich jetzt sagen würde, okay, die Lobby machen Lobbyarbeit für Zeitungsverlage, dann würde ich das verstehen, aber Lobbyarbeit für gesellschaftliche Veränderungen von einer privatwirtschaftlichen Stiftung mit unglaublich riesigem Vermögen halte ich für ein Hugenberg-Level von Beeinflussung und finde ich nicht gut. Ich glaube, ich mache mal eine Liste, wo ich Buch führe über Person X möchte zur Lösung des Problems Y eine Z-Kommission einberufen. Weil da haben wir jetzt schon so viele von. Also Amadeo-Antonio-Stiftung Netz gegen Nazis, die Sache jetzt, die Sache, die wir in dem Artikel davor hatten, das ist einfach endlos mit diesen scheiß Kommissionen und Gremien und neuen deutschen Medienmachern und neuen deutschen Organisationen und so weiter. Und überall fließt Geld rein. Ja. Nach den Gesetzen kommt die Moral. Mir wird gerade schlecht. Das Ding ist halt, dass du jetzt halt, du hast ja schon übers Netz.dg einen Einfluss jetzt auf Facebook und Twitter und tralala. Und jetzt will man aber halt noch zusätzlich noch wirklich eine Gruppe, die mit Moral ansprechen, also mit Moralin getränkte das Gremium haben, was halt darüber entscheiden kann, was dann im Feed ganz weit oben ankommt oder nicht. Also was anderes ist es nicht. Also, und da ist halt auch die Frage so, inwieweit stehen jetzt Facebook und Twitter halt alten Medienhäusern auch irgendwie als Mitbewerber um Aufmerksamkeit gegenüber. Und ich weiß nicht, ich finde es einfach nur merkwürdig und ich hoffe nicht, dass jetzt das, was es sich da vornimmt, dass es von Erfolg gekrönt ist. Dass dann auch noch die Tech-Organisation dann auch noch hier einen Ethikrat verdonnert bekommen. Also, aber ja. Ja, dazu gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Da steht eigentlich alles schon oben drin. Korrektiv ist mal wieder unterwegs. Dieses Mal wollen sie, wie hier schon steht, während des Wahlkampfs sich um die Aufdeckung von Fake News, sogenannten Fake News, kümmern. Und die sind jetzt halt erstmal eingestellt, halt mit einem Zeitarbeitsvertrag. Nach der Bundestagswahl braucht man das ja dann nicht mehr. Und ja. Recherchen für die Gesellschaft, ey. Da schwillt mir der Kamm. Wer hat euch den Auftrag gegeben, wer von der Gesellschaft? Für die Gesellschaft. Postfaktische Gesellschaft ist korrektiv eher. Genau, und hier haben wir nochmal den Faktenfinder der Tagesschau und was die hier nicht für tolle Fakten gefunden haben. Boah, ist das ein Fakt hier. Alle Leute haben gemeint, das stimmt nicht, aber der Faktenfinder hat es rausgefunden. Die Partei kapert AfD-Gruppen. Wow. Von nun an von echten Menschen verarscht. Wow. Fakten gefunden. Das ist echt. Ja, was ist da jetzt passiert? Die sind in die Gruppe reingegangen, haben Leute veräppelt oder was? Nee, die haben doch 30 oder so Gruppen übernommen, über die üblichen Taktiken wahrscheinlich, sich irgendwie mit den Admins gemein machen, Adminrechte kriegen etc. Social Engineering. Und ja, gut. Die Tagesschau hat nochmal gecheckt, ob das stimmt. Und dann hat die Partei gesagt, ja. Die Tagesschau hat so eine Art Pressemitteilung auf dem Faktenfinder veröffentlicht. Echt? Ja, so liest sich das doch. Was ich da lol, AfD-Mitglieder sind so doof, lol. Ja, toll, super, das hat's gebracht, danke. Na gut, aber hey, das ist schon einen Schritt vorwärts. Vorher waren sie böse, jetzt sind sie nur ferngesteuert aus Russland. Ja, böse sind die immer noch. Kommt immer drauf an. Egal, ja, Papa Putin wird schon richten. Die mit den Pädophilen, die können auch nichts dafür. Ja. Steht auch in den Zeitungen. Ja, Thilo Jung hat ja diese Woche auch hier die von Storch interviewt. Ich habe es mir erst halb angeguckt, aber schon die ganze Zeit meine nicht vorhandenen Haare gerauft. Also so nochmal so zum Thema. Nicht, dass hier irgendjemand meint, ja, also zumindest ich, ja, also ich werde die AfD auf gar keinen Fall wählen. Und ist auch jede Menge Quatsch da drin. Und ja, nur weil ich hier halt eben das nicht möchte, dass die mit unfairen Mitteln irgendwie behandelt werden. Heißt das nicht, dass ich das gut finde. So. Und hier haben wir ja schon wieder Journalisten-Bullshit von allererster Güte. War ja mal wieder irgendwie so eine, was heißt hier, Campfire-Festival. Chat for Campfire. Ja, ich sehe auch schon wieder das Logo von Korrektiv. Und dann hier alle zweimal und die Jungs treten auch oft genug auf. Kann ich auch die neuen deutschen Medien machen und irgendwelche EU-Institutionen vertreten? Na, da ist schon mal die Bundeszentrale. Reporter Slam mit Johannes Schneider an der Ukulele. Wow. Realsatire, ja. Valomar zum Aufkleben, ja. Gesprächsrunde. Wie hältst du es mit der Transparenz? Ich weiß nicht. Hier, Hate Speech. Wie können Journalist-Sternchen reagieren? Neue deutsche Medien machen. Ja. Mediendienst Integration. Ich wette, das eröffnen sie mit, ja, wir alle sind durch Hate Speech betroffen, aber neue deutsche Medien ist das ja besonders, bla bla bla. Brain Strike, an interactive game where mental acuity gleich World Domination. Von Brain Strike. Haben die bezahlt dafür, dass sie da Werbung für ein Spiel machen dürfen? Oder? Bestimmt, aber es wird hier natürlich nicht offengelegt. Oder was soll das? Oder spielen die da im Prinzip Werwolf? So mit den ganzen Journalisten. Die sind also die Mafia in Deutschland von Margherita Betoni. Das ist die Schuhe macht. Das. Ja. Nee, ich glaube, das könnte sogar diese sein, die vom Freitag da Ärger gekriegt hat. Okay. Journalismus nach Trump mit Spiegel und Zeit Online Chefredakteuren. Nachdem der Spiegel diese ganzen Trump-Cover gemacht hat, also die sollen sich mal nicht beschweren. Ja, die wissen genau Bescheid. Was sind eigentlich Algorithmen? Das sind diese kleinen grünen Dinger, die wachsen im Meer, wenn die Sonne zu stark ist. Aber das sind doch. Naja. Propaganda 4.0. Fickt euch mit diesem Scheiß 4.0. Ihr seht, es ist ein Marker für niedrige Intelligenz, wenn jemand irgendwo 4.0 dazu schreiben muss. Ich sag's aber euch. Aber wie rechte Populisten Politik machen, Ewe. Das musst du doch lernen wollen. Was war denn 2.0 nochmal? Ja, was war 1.0? Ja. Was war 3.0? Das war die bei Wikipedia, Propaganda 2.0. 1.0 war Vater Josef. Migration aus Afrika. Welche Berichterstattung braucht es? Eine ordentliche, fundierte, wahrheitstreue, objektive Berichterstattung. Ist doch ganz einfach. Seid ihr doof? Ja, ich bin vor allen Dingen auch hier drüber gestolpert, über Meet the Pandas von unserer wunderbaren Landesmedienanstalt NRW. Die taucht aber auch echt oft auf. Also. Migration aus Afrika, welche Berichterstattung braucht es? Fake News, David Schraven, das glaube ich aber aufs Wort. Der macht doch sonst nichts anderes. Da, irgendwas mit Fake News. Fremdvertraut, Plädoyer für eine gemeinsame Kultur der Vielfalt. So macht man das, Frau Barley. Man hält ein Plädoyer, aber man fängt nicht an, mit dem Rechtsstaat zu drohen. Meine Wunschdomain. Waren die Journalisten zu unkritisch? Die Flüchtlingskrise in den Medien. Ja, wart ihr. Auf jeden Fall. Da gibt es sogar Studien dazu, die belegen, dass ihr eurem Job nicht richtig nachgekommen seid, Menschen akkurat zu informieren. Hm. Ja. Also, man könnte fast sagen, dass Lügenpresse confirmed. Aber das wäre ja populistisch. Naja, also ich hatte gestern noch ein Gespräch mit einem angehenden Journalisten, der sagte mir, die Informationen kriegen sie alle von den Presseagenturen und übernehmen da ganze Textstücke, einfach weil die Nachricht ja schnell raus muss. Ne? Meistens geht es da um Klicks, also ich weiß nicht, ob Lügenpresse da jetzt das einzige Wort ist, das man benutzen kann. Ein anderes wäre zum Beispiel einfach Faulheitspresse. Lückenpresse. Ich finde Lückenpresse immer noch am besten. Weil es, ja, ist auch so ein, es gab doch ein Review von Soequens Buch auf spieletipps.de und da steht wirklich der Satz drin, ist ein tolles Buch, wie unsere Kollegen vom Polygon schreiben. Downvote, entabonniert, Patreon gekündigt. Die NSU-Monologe, schreibt ihr da auch, wie bei islamistischen Attentaten, dass es ja viel gefährlicher ist, mit dem Auto zu fahren, dass mehr Menschen am Rauchen oder an der Fischgräte sterben? Ja. Geht ihr da bei den NSU-Monologen auch drauf ein oder ist bei irgendwie rechtsradikalen Terrorismus und islamischen Terrorismus irgendwie zwei verschiedene Welten und ethische Ansichten, wie man darüber relativierend schreibt oder nicht. Aber natürlich, so. der schreibt dann nachher, dass der getötete Imbissbesitzer auch bei einem Frittierfettfeuer hätte sterben können. Genau. Ja. Konstruktiver Journalismus, da ist mein Liebling. Warum muss Journalismus ständig mit irgendwelchen Zusatzattributen gefüttert werden? Weil der alleine scheiße ist, rechts und sexistisch und widerwärtig, es geht einfach nicht. Du musst ihn ändern. Ja. Er muss neu. Okay. Journalismus muss überwunden werden. Ich bin ja Zeitungen und Nachrichten. Zeitungen, Nachrichten und Leser. Das ist interessant. Auskunftsrechte für alle. Ja, also ich finde vor allen Dingen, hier haben wir wieder dieses Narrativ von wegen, ja, hier Sportberichterstattung darf irgendwie nicht mehr über den Sport berichten, sondern muss um den ganzen Kram ringsherum berichten. Football Leagues, die schmutzigen Geschäfte im Profifußball. Ja, das ist ja natürlich genau das, was die Leute hören wollen, wenn sie sich ein Ligaspiel angucken, ne? Irgendwelche blöden Diskussionen auf einer Metaebene. Das digitale Notizbuch für Journalisten, dann macht ihr dann Evernote. Grundlehrgang oder was? Ja, mach mal 13 Uhr. Leben wir im Zeitalter des Terrorismus? Gute Frage. Wundert das noch irgendeinen, wenn ein Terroranschlag in Berlin passiert und dabei 50 Leute sterben? Wundert das irgendjemanden? Ach, der Herr Thewissen, das ist doch der gleiche, der uns auch im Fernsehen immer erzählen darf, dass alles eigentlich ganz gut ist. Ich finde sogar, wir leben im Zeitalter des Postterrorismus. Ja, wir sind nicht mal mehr terrorisiert. Der Terrorismus gehört jetzt zu Deutschland. Oh, das ist auch gut. Wie funktioniert das Darknet? Kann ich euch sagen. Und einfach den Onion-Browser runterladen, ja, dann irgendwie auf das Wiki gehen und dann könnt ihr euch die Seiten da angucken. So funktioniert das Darknet. Ich dachte, das ist, man geht da einfach rein und dann, also... Ich dachte, du gehst dann ist man Internet. Auf einmal... Fassen die sich gegenseitig an und so. Gibt es im Darknet einfach, seltene Memes? Du gehst einfach ins Internet und machst dann den Lichtschalter aus. Bei YouTube kannst du ja jetzt auch ins Darknet. Das irgendwie kannst du dann umschalten und dann wird es dunkel. Deswegen gibt es da wahrscheinlich auch so viel. Gehst ins Internet und machst den Computer aus. Das ist das Darknet. Einhornkotze und Feenstaub. Journalismus, ein Traumberuf auf dem Prüfstand. Mit 1, 2, 3, 4, keine Ahnung, wie viele vom Journalistenverband kommen, aber auf jeden Fall. 3 plus Sprecher. Und da wieder konstruktiver Journalismus. Wie geht's weiter? Gar nicht am besten. Wie kriminell ist die Autoindustrie? Ziemlich. Es gibt zu viele Märtyrer in der Autoindustrie. Neue Medien als Ort für neuen Musikjournalismus. Neuer Musikjournalismus ist sicher wie New Games Journalism. Will ich also nicht. Ganz, die sollen raus aus den neuen Medien. Brauche ich nicht. Wie falsche Patrioten unseren Wohlstand bedrohen. Unseren Wohlstand. Den Wohlstand der Journalisten, die da hingehen. Also diese Fake News, wenn die jeder liest, wer liest denn dann noch unsere? Da geht's sogar, es gibt sogar Clickbait bei den komischen Vorträgen hier und da kann man nicht mal draufklicken, oder kann man es doch? Vielleicht, es weiß ich nicht. Klick mal auf das Nationaltheater. Nee, erstmal durchlesen. Easy Scraping, da ist schon wieder dieses Scraping, was ist denn das überhaupt? Keine Ahnung. Und nochmal den Herr Schraven. Ach, wie schön. Oje, oje. Wunder, dass da sogar das Symbol von Korrektiv auf dem Zelt war. Das ist in Pursuit of Facts in the Post-Truth Era. Bellingcat's Open Source Investigation. Wie Journalist, wie Meinung, wie Independent, wie Clickbait. Ja, eins von dem passt nicht zu den anderen. Fuck Ethics. Kannst du erraten, welches? Ich wollte gerade sagen, ich habe noch überlegt, da fehlt doch was. Fuck Ethics war es und Make Money. Ja. So, wo soll ich draufklicken? Scraping. Das Nationaltheater sollte ich. Clip aus Scraping. Easy Scraping. Toll. Das ist informativ, danke. Ach, da kommt ja noch ein Text. Wie kommt man an Daten, die zwar online einzusehen sind, aber keinen Download-Button haben? Hm, die Antwort heißt Scraping, das automatische Herunterladen der Inhalte von Websites. Ja, außer man hat so Seiten wie Archive und so deaktiviert. Dafür muss man nicht immer programmieren können. Mit Online-Tools wie import.io können auch sich Anfänger die Datensuche erleichtern. Okay. Und am Ende des Workshops zeigen wir Ihnen auch, wie man die Schnürsenkel zusammenbindet. Weißt du, keine Ahnung. Rechte Maus, das jetzt Zielsprechern unter, es hat die schon überfordert. Ja. Mal gucken, was steht sogar dabei, wer dabei gewesen ist. Streams oder was? Keine Ahnung. Was auch hilft, ist den Webseitennamen bei Google eingeben und dann How to Download From davor setzen. Und dann gibt es meistens Leute, die einem das erklären. Es gibt kaum eine Frage, die im Internet noch nicht beantwortet wurde. Home to Download Campfire Festival 2017. Ach, das Pen-Kollektiv ist auch schuld an Clickbait. Ach, guck, auch, das ja. Pen-Kollektiv, das sind die Scheiße da gemacht haben. Ja. Mit dem Wähler-Buddy. Oh, John Peters ist ja. Campaigner. Macht ja auch und Spaß, ne, wenn du die Berichte, über die du berichten willst, gleich selbst basteln kannst. Sag mal, das Pagan-Kollektiv, standen die nicht auch hinter fluchthelfer.in oder so? Kann gut sein, die haben schon mehr so Sachen gemacht, ja. Ja, ne? Schauen wir mal. Tactical Media. Ja. Damals wurden sie noch als Politaktivisten bezeichnet. Sie entwickeln politische Aktionen, in denen die Verbreitung und Interpretation des JournalistInnen eine entscheidende Rolle spielen. Der Tortenwurf auf Beatrix und Sporch wurde impulsiv verbreitet, weil Journalisten bei Sana einfach nicht widerstehen können, noch weniger in Kombination mit der AfD. Hä? Ich meine, ein Angriff mit einer Torte ist nicht tödlich, aber es ist immer noch ein Angriff auf eine Person. Und das dann als Kunstaktion darzustellen, ist schon nicht schlecht. Wenn ich dem Jean Peters irgendwie auf der Straße begegne und ihn ohrfeige und sage hinterher, das war Kunst. Ich wollte zeigen, dass Künstler irgendwie total aggressiv reagieren, wenn man ihnen eine scheuert. Was ist dann? Dann ist es lustig. Ja. Hier unten kannst du auch gucken, wer da war. Naja, das sieht ja schon genauso aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Das sind ja alles Weiße. Finde ich nicht divers genug. Warum interessieren sich die Schwarzen auch für so ein Bullshit? Flucht und Tortenwurf, ja. Mhm. Ja, naja. Da musst du halt dann mal Kübra für den Tag buchen oder so, damit du den Stallgeruch auch hast, damit du nicht zu weiß rüberkommst. Ja. Könnt dann noch was lernen hier, Campfire. Sag mal, wie meinst du jetzt Stallgeruch? Naja, ich meine, wenn du nur so Weiße da hast, sieht das ja auch nicht aus. Ach so, okay. Das solltest du auf jeden Fall auch ein paar Migranten einladen, aber die haben ja die neuen deutschen Organisationen da, die werden sicher so die wichtigsten Token mitbringen. Ja, so ist das. Tomaten auf Merkel, voll okay. Torten auf Beatrice von Storch, nein. Am besten wäre doch, wenn niemand Leute mit irgendwas bewirft, oder? Ja. Obwohl damals, als der Kohl das Ei ins Gesicht bekommen hat, habe ich geschmunzelt. Ja, der ist ja auch sofort an der Decke gegangen, wo sich die Typen krallen. Ja. YouTube droht harten Inhalten das aus. Das ist doch definitiv. Was macht es mit der Meinungsfreiheit, wenn man über brisante Sachen nicht mehr richtig sprechen kann, weil die Arbeit dafür nicht ordentlich entlohnt wird? Diese Frage können wir auf YouTube nicht beantworten. Dieser Inhalt wurde auf YouTube gelöscht. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass du dann am Ende nur so eine riesengroße Masse an weichgespülten Durchschnittsmeinungen hast, weil sich keiner mehr traut, irgendwas zu sagen, dass da sein Video demonetarisiert werden könnte. Wenn der Kanal nicht sowieso gesperrt wird. Das Lustige ist, dass halt hier Ich bin zu leise, so jetzt. Das Lustige ist, dass die Herrschaften hier vom ZAP das Medienmagazin das durchaus hier beleuchtet haben, dass halt eben diese Demonetarisierung bei YouTube jetzt so Leuten wie dem Tilo Jung da quasi das Geld wegnehmen, also zumindest das, was sie, das Werbegeld, weil das ja halt eben nicht Friede, Freude, Eierkuchen, Kram, werbefreundlich ist, was sie machen, sondern halt eben auch über Krieg und Verderben mal reden müssen. Und ja, aber was sie dann hier wiederum nicht zustande bringen in diesem Beitrag, ist irgendwas von dieser ganzen PewDiePie Wall Street Journal Geschichte zu erzählen, die diesen ganzen Kram ja angestoßen hat. Und das fand ich dann schon wieder ein ziemlich großes Versäumnis, weil da hätten sie mal wieder die Möglichkeit gehabt, mal wirklich das zu tun, was sie sich ja eigentlich irgendwie auf die Fahnen geschrieben haben, nämlich irgendwie Medienkritik zu betreiben. Aber dafür müssten die Medien ja, also jetzt Zap in dem Fall, einen Finger am Puls des Internets haben und das kann man denen nicht zumuten. Man kann denen das nicht zumuten, mal zu gucken, wann dieser ganze Kram eigentlich angefangen hat und dann zu gucken, was dazu geführt hat. Das kann man denen nicht zumuten. Vielleicht ist das so problematisch und die hatten Angst, bei Zap demonetarisiert zu werden. Ja gut, sie sind eh nicht monetarisiert, von daher. Aber naja, das ist mir nur aufgefallen. Ja, wofür sie auch Werbung gemacht haben, ist hier diese neue Broschüre Toxische Narrative, die ich auch so geil finde, weil diese ganzen Bullshit von wegen Narrativ, Narrativ, Narrativ habe ich damals zum ersten Mal während GEMA-Gate mitgekriegt. Und zwar als so ein Ding, was halt die Mainstream-Medien in Amerika, die ja komplett nur irgendwelchen großen Konzernen gehören, da irgendwie rausgehauen haben, um halt eben da irgendwie ihre Sicht der Dinge zu verteidigen halt gegen alles andere. Also so, was wir irgendwie für richtig erachten, da überlegen wir uns dann, welche Geschichte wir erzählen wollen. Und die Geschichte, die erzählen wir dann. Und alle Leute, die irgendwie was erzählen, was unserer Geschichte zugegen läuft, die finden dann halt nicht statt oder die müssen wir dann irgendwie so hindrehen, dass es wieder passt oder so. Und jetzt ist das plötzlich ein rechtes Ding. Von der Amadeo-Antonio-Stiftung ist das jetzt zum rechten Ding mutiert. Es sind jetzt angeblich nur die Rechten, die da sich irgendwie hinstellen und irgendwelche Geschichten erzählen, ohne Rücksicht auf Verluste. Das ist der Hammer, was. Also diese Broschüre ist, finde ich, bisher die schlimmste, weil da stehen echt Sachen drin, die mit der Meinungsfreiheit einen Scheißdreck zu tun haben. Und die auch, also so hanebüchen, also da steht zum Beispiel drin, eine der am meisten zitierten Erzählungen aus dem rechtspopulistischen Bereich sei es, dass Leute sich Leistungen erschlichen haben oder Gewalttaten gegen Deutsche verübt hätten aus dem Flüchtlingskontingent. Also das ist Fake News. Es gab nie Messerstecher, es gab nie Leute, die unter mehreren Identitäten Geld abgezogen haben, die gab es alle nie. Haben euch alles die bösen Rechtspopulisten im Netz erzählt. Die sollen sich bitte mal mit ordentlichen rechten Verschwörungstheorien auseinandersetzen, wie dem White Genocide, dem großen Austausch und so einem Kram. Ja, stattdessen reiten sie hier drin dann auch noch ein halbes Kapitel auf den Protokollen der Weisen von Zion rum. Würden die irgendwie weitläufig die Basis für die Rechte in Deutschland irgendwie bilden. So. Als wüsste nicht jeder denkende Mensch, dass das eine Fälschung ist. Wurden die nicht vor über 100 Jahren oder so schon debunked? Ja, also, aber es gibt immer noch viele Rechte, die daran glauben, nur ob die jetzt weiß ich nicht, in dem AfD sind oder so, weil, kommt mir so vor, es soll dazu dienen, um halt diese Leute in diese Ecke zu stellen, ja. Das ist halt eben fraglich, ja, weil diese jüdische Weltverschwörung, ne, die damit angedeutet wird, ist nun mal auch eine extreme rechte Verschwörungstheorie. Ja, aber die zieht sich durch das ganze Ding, also gut, ich weiß, was du meinst. Es wird hier dann Rockefeller, Soros und so. Und alles ist auch immer, wenn es gegen die Eliten geht, geht es gegen die Banken. Und die Banken sind grundsätzlich jüdisch konnotiert, deswegen ist es antisemitisch. Hier wird auch wieder diese Mär gesponnen, dass Kritik an den Eliten, die da oben verarschen uns etc. pp., das wir ja auch schon in der anderen Broschüre von denen hatten. Ja, dabei ist es eigentlich eine kleine wurzellose Clique, ne? Nee, aber ich weiß, was du meinst, dass halt eben quasi so lange Brücken geschlagen wird, bis man dann wieder zu dem Vorwurf zurückfinden kann, das wäre antisemitisch. Ja, ich meine, ich finde jetzt überhaupt nichts verwerflich daran, Banker zu kritisieren, gerade nicht nach der Riesenkrise, in die sie uns vor einigen Jahren gestürzt haben. Ja? Und ja, heutzutage ist es ja immer noch so, dass halt eben diese Leute, die wenigsten sind ja im Knast gelandet. Ja, also was willst du da denken? Und ja, historisch gesehen ist die Kritik an den Eliten eine zutiefst linke Nummer. Also wer hat denn mehr die Eliten und die? Ist es halt so, inzwischen sind die halt durch die Institutionen marschiert, wie vorausgesagt, und jetzt selber Teil der Eliten. Und jetzt geht es natürlich auch gegen die, aber das würden sie gerne nicht haben. Deswegen versuchen sie jetzt wirklich auch Obrigkeitskritik in eine rechte Ecke zu stellen. Wenn ich mich recht erinnere, assoziieren die Rechts doch immer noch mit dem Hitlerstaat. Und da war es ja nur mit Obrigkeitshörigkeit irgendwie, das war die Grundvoraussetzung für die Scheiße. Was mich halt nervt, ist, dass infolge der kritischen Analyse mit und was weiß ich, Freud und so weiter mit, oh, Dinge haben mehrere Bedeutungsebenen und jetzt können Bedeutungsebenen nicht mehr voneinander getrennt werden. Das heißt, man kann nicht Israel kritisieren, ohne dass man Judenfeind ist. Und man kann nicht einen Kraken abbilden, ohne dass das, ohne dass man damit was gegen Juden sagt, wie wir ja auch die Woche bei irgendeinem, hat mir auch einen Artikel. Ja, aber wenn du die Vergleiche siehst zwischen den drei Plakaten und ihren jeweiligen Vorlagen, sag ich mal, entsteht schon sowas wie eine Serie. Das will ich den Kritikern dieser Plakate lassen. Ja, na gut. Ja, auf jeden Fall. Ich finde das halt krass, dass hier auch Zapp das Medienmagazin so Sachen schreibt wie das Märchen vom Volksverräter. Also das mit dem Volksverräter, das gibt es ja sowieso nicht als objektive Sache, wo man sagen kann, oh, jetzt habe ich hier, okay, also 1 und 2 und 3 und 4 ist jetzt hier, ach ja, alle Kriterien erfüllt für Volksverräter. Das ist doch ganz klar, dass das irgendwie manche Leute halt eben so sehen, dass irgendwelche andere Leute irgendwie Volksverräter sind. Was hat denn das mit Märchen zu tun? Das Märchen. Und dass sie sich natürlich drüber aufregen über diese Systempresse, ist, denke ich mal, beim NDR auch klar. Ja. Ja, gut, ich meine, kannst du sagen, Systempresse existiert nicht, aber wenn man dann zum Beispiel, was war das letztens noch? Ach genau, und zwar, da haben sie versucht, die Erika Steinbach in die Nähe der AfD zu rücken, nach dem Motto, so, ja, sie geht jetzt zur AfD. Irgendjemand hat das gegoogelt, 44 Ergebnisse gefunden, die meisten mit derselben Titelzeile. Ja, und da willst du nicht von Systempresse sprechen, oder was? Naja, ja, also, dass die eine Nähe zur AfD hat, ist, würde ich aber schon sagen. Also, ja, aber die exakt, ich meine, guck mal, können die nicht wenigstens so tun, als wären es Individuen und den Artikeln einen eigenen Twist geben, ja? Wenn du ja, auf verschiedene halt Seiten gehst und denselben Artikel liest, also, sorry, aber das ist das Problem, dass du dann irgendwann ein Thema hast, und sich dann die Medien dann auf eine Formulierung geeinigt haben und du dann dieselbe Formulierung in 10 verschiedenen Zeitungen hast. Also echt, was das für ein paar Arschlöcher sind. Ey. Und in den Extremfall hast du ja bei den neuen deutschen Medienmachern, die ein Wörterbuch rausgebracht haben, wo sie sagen, diese Wörter sind okay und diese Wörter sind nicht okay und das hier sind die Alternativen für die Wörter, die nicht okay sind. Ja, und hier erzählen sie uns jetzt, warum Narrative gut sind, aber es ist natürlich wieder genau wie bei den Memes und so, ne? So, oh mein Gott, diese Rechten benutzen Memes, wir müssen auch Memes benutzen. Oh mein Gott, diese Rechten benutzen Narrative, wir müssen auch Narrative benutzen. Um solchen toxischen Narrativen effektiv zu begegnen, bedarf es eigener Erzählungen. Erzählungen von der Demokratie. Oh, man kann die toxischen Narrative runterladen, geil. Ja, natürlich. Weil die so schlimm sind, kannst du dir hier genau durchlesen, was da ist, drin ist bei den toxischen Narrativen. Die müssen unbedingt eine toxische P2P-Narrativ-Version rausbringen. So groß ist die Datei nicht. Ich glaube, das ist der Herr, den wir schon mal im Bundestag sitzen gesehen haben. Also, weil wir hatten noch mal diesen einen Ausschuss uns angeguckt, da war ja auch dabei, Ruhe im Land, der Hassausschuss tagt, hieß die, das Video von uns. Viraler Hass. Viraler Hass. Aber hier ist wieder nur Web 2.0, nicht mehr 4.0. Ja, das ist ja von 2013, Chris. Ach so, okay. Narrative sind langfristig wirkmächtig. Stellen Zusammenhänge her, zum Beispiel Gamergate ist alles White Nationalists und Misogynists und was der Geier. Und nein, bieten Legitimationen für die eigene Weltsicht, ja. Das war dann natürlich die Wahrheit, ne? Also, ne? Deswegen konnte man auch die Gamergatler interviewen und die haben gesagt, ja, natürlich sind wir White Nationalists. Ja, warum benutzen wir den Begriff toxische Narrative, weil sich der Begriff Toxic Communication bei unseren postmodernen Freunden aus Amerika so eingebürgert hat. Das Umgebung negativ beeinflusst, ja, dann spreche ich jetzt nur von der toxischen Amadeo Antonio Stiftung. Oder TAAS. Der Fokus auf digitale Phänomene wie Fake News und Social Bots verstellt oft den Blick auf den ideologischen Gehalt und die strategische Dimension von Hate Speech. Strategische Dimension von Hate Speech. Genau. Ja. Niemand hasst jemanden einfach so aus einer Laune heraus oder so. Das ist alles Strategie. Du setzt dich halt morgens hin und denkst dir so, wen sollte ich jetzt mal hassen? Ich glaube, ja, diese Gruppe wäre vielleicht ganz gut, so strategisch, aber vielleicht doch lieber nein, die. Nein, du tust dich dann mit anderen Leuten zusammen und hasst sie in der Gruppe, hast eine andere Gruppe mit deiner Gruppe und bringst sie dann mit deinem Hass dazu, bestimmte Sachen zu machen. Es gibt sogar schon Fälle, wo jemand totgehasst wurde. Und das finde ich auch lustig, dass sie hier schreiben, im Anschluss an die US-Wahl widmen sich große Teile der Presse die Frage, inwieweit Fake News den Ausgang der Wahl bestimmt haben. Ja, das ist wohl wahr. Große Teile der Presse. Aber müsst ihr euch mal fragen, warum. Also in Wahrheit war es ein Anschlussartikel. Und dann in der Mehrzahl die Kandidatur Donald Trumps. Das ist doch einfach gelogen. An die US-Wahl gab die Presse ihren Bezug zur Realität auf, um mit Verschwörungstheorien die Wahl zu erklären. Ja. Und noch nicht mal den Fake-Kram können sie richtig darstellen, können sie noch nicht mal richtig darstellen, weil dann schreiben sie nämlich hier, denn diese unterstellten Mehrzahl der Kandidatinnen, Pizzagate, bei dem Hillary Clinton unterstellt wurde, sie betreiben eine Pizzeria in Washington, ein Pädophilen-Netzwerk, was sie nicht unterstützt haben. Was sie unterstellt haben, war, dass hier der Podesta das Pädophilen-Netzwerk da irgendwie betreibt. Ja, aber man hat schon behauptet, dass Bill Clinton darin involviert sei. Ja, weil involviert. Aber Podesta befreundet sind. Hier steht betreibt. Naja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ja, also Pizzagate ist böse, aber was war denn mit den Pinkel-Videos, ja? Ja. Die es nie gegeben hat und die auch nie auftauchen werden, davon abgesehen, ja. Ja, das ist ja, halt. Was war mit der Russland-Connection? Was war mit diesem ganzen Kram? Ja, eben. Ja, bei der Russland-Connection haben sie ja jetzt mittlerweile auch aufgehört, das auf ihre Seiten zu schreiben. Ja. Die ganzen Nachrichtenagenturen. Dafür taucht es jetzt in Deutschland wieder auf. Ja, weil Deutschland immer ein Jahr hinterher ist, mindestens. Ist wirklich so, oder? Ist doch manchmal echt unheimlich. Nee, weil es in Deutschland keiner mitgekriegt hat. Der AfD und den Betreibern solcher Unterstützungsaccounts informell sind, können sich die auch untereinander gut vernetzten Accounts radikaler auftreten als offizielle Parteiaccounts. Also die stellen hier fest, dass ein Unterstützeraccount von der AfD auf jeden Fall irgendwie eine Absprache mit der AfD betrieben wird oder was. Und die haben eine informelle Vereinbarung oder was? Bezahlen die auch oder wie sieht das aus? Ja, klar, sicher. Wenn ich jetzt sagen würde, ich bin CDU-Mitglied und dann, keine Ahnung, spreng ich eine Moschee in die Luft oder so, dann muss ich dann stehe ich in unmittelbarer Verbindung mit der CDU. Es ist nicht so, dass ich irgendwie ein Irrer bin, ja, der mit seiner eigenen komischen Einstellung zu diesem fatalen Schluss gekommen ist oder so. Nein, da hat dann die CDU auch eine Verantwortung mitzutragen, muss sich distanzieren. Ja, und die alarmistischen Narrative der rechtsalternativen Medienlandschaft wirken wie ein Grundrauschen, dem nur so schwer zu begegnen ist. Genauso wie das Grundrauschen von wegen, wir brauchen unbedingt eine Reform des Sexualstrafrechts, Nein, hast nein. Nein, hast nein. Nein, hast nein. Nein, hast nein. Nein, hast nein. Wir haben Fake News Problem. Fake News, Fake News, Fake News, Fake News. Über Hate Speech, Hate Speech, Hate Speech. Menschen sterben pro Tag in Deutschland an Stickoxiden. Und Eier, die Eier, Fibrinol in Eiern. Die alarmistische Narrative. Aber ich habe keine Eier gegessen seitdem und bin nicht tot. Also irgendwas ist dran. Da stimmt auf jeden Fall. Warum nutzt man den Begriff Echokammer? Ja, das ist auch so ein Ding, was man euch ursprünglich vorgeworfen hat, dass ihr eine Echokammer betreibt. Es ist so geil, wie die einfach... Das ist wie wenn sich zwei Kinder streiten und ein Kind wirft dem anderen was vor und das andere Kind, für das geht das jetzt ins Vokabular über. Genau. Und die Amadeo-Antonio-Stiftung für selber doof. Ja. Das ist das. Also in der, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon vorbei sind, aber es gibt noch eine wunderbare Beschreibung in dieser Einleitung, die ich kurz vortragen möchte. Dieser brutalen Mobilisierung von Hetze und Verachtung mittels toxischer Narrative wird bis jetzt wenig entgegengesetzt. Jeder, der sich in sozialen Netzwerken dem entgegenstellt und versucht, Fragen zu diskutieren, wird innerhalb von wenigen Stunden beschimpft, beleidigt und bedroht. Die sogenannte Gegenrede hat sich oft als wirkungslos erwiesen. Argumente, Zahlen oder Hinweise auf wissenschaftliche Forschungsergebnisse führen oft eher zum Beharren auf Positionen oder gar zu weiterer Radikalisierung und einer Zementierung des jeweiligen Weltbildes. Die meinen natürlich die Rechten, aber für mich haben sie perfekt die Social Justice Warrior. Ja. Das Verhalten des Social Justice Warriors. Das haben ja, sie beziehungsweise das war jetzt auch geschrieben aus der Sicht der Kreationisten. Oh, die glauben uns nicht, wenn wir denen das erzählen, wie Gott die Welt vor 5000 Jahren erschaffen hat. Egal, wie viel wir mit denen reden. Also, ja, es muss an den toxischen Narrativen des Teufels liegen. Wie man so einen Abschnitt schreiben kann und dann nicht mal auf die eigene Filterblase gucken und oh, da passt es aber auch. Das verstehe ich halt wirklich nicht. Da muss man schon wollen, dass man das nicht sieht. Ja, und so ein Krempel hier. Das Narrativ stellt die Themen Geflüchtete, Islam und sexualisierte Gewalt in einen Zusammenhang. Entschuldigung, ich sehe hier eher da gibt's doch Geflüchtete gar keinen und sexualisierte Gewalt, aber wo ist jetzt der Islam? Wegen dem Turban von dem einen, oder was? Das könnte auch ein Sikh sein. Ja, gut, ich denke mal schon, also die durchgestrichene Moschee daneben. Ja. Ja, ach so, die meinen. Ah, die habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur auf das große Plakat geschaut. Ja, also auch so, sonst würde ich denken, dass sie das, würde ich denen das schon unterstellen, dass sie das vielleicht meinen damit. Aber ja, auch so, ne? Also gerade diese ganze, also ich erinnere nur daran, dass hier. Als dieses Pickup-Artist-Forum hier Return of Kings sich irgendwie treffen wollte, mussten wir irgendwelche Bürgermeister irgendwie anrufen und allen möglichen Kram, um das zu verhindern, dass sich da Leute irgendwie treffen. Und dann auf deren Webseite stand dann irgendwie so, ja, lass mal treffen und irgendwie die dummen SJWs filmen, wie sie austicken, wenn sie uns sehen und irgendwas von Rape, Rape, überall Rape rufen. Ne? Aber die Heinis da, die da friedlich mit ihrem Schild rumstehen, so, das sind die mit dem toxischen Narrativ, das sind die Verblendeten irgendwie, die keine Ahnung haben. Wir können echt Glück haben. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir die Amadeo-Antonio-Stiftung haben, die uns über Wasser hält. Ja, und die Hauptnarrative sind der Untergang der Deutschen. Den ja gewisse Linke herbeisehen. Bedrohung von außen. Ja, Bedrohung von außen. Putin, Putin, Putin, Putin. Bedrohung von innen. Nazis, Nazis, Nazis, Nazis. Ganz ehrlich, wenn aus der linken Ecke kommt, oh, der Untergang der Deutschen, das ist ein falsches Narrativ. Das ist genau das gleiche, wie wenn aus der Ecke der Neonazis kommt, oh, der Holocaust, der ist gar nicht passiert. Also, Alter. Und bei jeder Gelegenheit, oh, könnt ihr mir vielleicht antideutsche Filmempfehlungen geben und so einen Scheiß? Und Bomber Hennes? Oh. Aber dann sagen, das wäre ein falsches Narrativ. Unglaublich. Wo kommt das denn her? Ja, das ist der Widerstand und Lösungen. Globale Verschwörungen, kann man auch sagen hier. Wie heißt das Ding? Kolonialismus. Globale Verschwörungen. Hier, Widerstand und Lösungen 1989-90 in der DDR. Ja, Widerstand und Lösungen. Noch Fragen? War doch gut, oder? Oder nicht? Waren das Nazis dann am Ende in der DDR, die da den Ach so. Was hat überhaupt Widerstand und Lösungen mit Geschichten zu tun? Erzählen die dann Geschichten von Widerstand und Lösungen, oder was? Gemeinsam bilden die Hauptnarrative ein zusammenhängendes Muster und stellen Elemente eines Metanarrativs dar, das das übergeordnete Zentrum der rechtsextremen und rechtspopulistischen Erzählwelt bildet. Amen. Die Methodik. Methodik. Achso, Methodik von der Artenstiftung. Ja, im Verlauf dieser Broschüre, wie oft welche Narrative, die Sie da gefunden haben wollen, halt erstmal erklären Sie die noch ein bisschen mehr. Und dann testen Sie halt, wie oft KenFM was dazu gesagt hat und wie oft was in der Kompakt stand. Ja. Es gibt eine Verschwörung gegen die Deutschen. Ziel der Verschwörung ist ihre Vernichtung. Mittel zur Vernichtung ist jedoch kein offener Krieg, sondern es gibt viele Mittel und Wege, wie zum Beispiel die Auslöschung durch Masseneinwanderung und Islamisierung. Gab es da nicht sogar Politiker, die gesagt haben, Deutschland wird sich ändern und ich freue mich drauf? Und Frau Kahan hat, glaube ich, gesagt, in Ostdeutschland ist es noch nicht braun genug, also von der Hautfarbe her und so. Ja, aber wo bleibt denn jetzt bitte das Schlüsselwort? Hashtag White Genocide, wo Sie dann mal sagen können, hier wird dieses Narrativ verbreitet. Wenn ihr es sehen wollt, gebt einfach diesen Hashtag bei Twitter ein und guckt es euch an, was super einfach wäre. Kommt kein einziges Mal drin vor. Ja, wäre schade. Wäre schön, meine ich. Wäre schön, wenn ihr mal... Aber nein, es geht ja nicht. Ja, jetzt kommen halt, wie gesagt, sogar hier, aber da war der Asylmissbrauch. Also diese Erzählung, die von den Rechten gerne geglaubt wird, besagt, dass Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind, keine Menschen seien, die ein Recht auf Asyl besitzen würden. Stimmt auch bei einem Großteil der Leute, die hierher gekommen sind. Das sind zum Beispiel Syrer, die kriegen subsidiären Schutz wegen des Bürgerkriegs, oder es sind Afrikaner, die halt aus wirtschaftlichen Gründen hier einwandern. Ausgedrückt wird dies in kurzen Formeln wie Wirtschaftsflüchtlinge, die haben kein Recht auf Asyl. Und alles nur illegale Einwanderer. Dieses Narrativ wird häufig durch die Verwendung des Wortes Flüchtling in Anführungszeichen bedient. Nur, aber bitte, also, wollt ihr mir erzählen, dass der Maghreb oder Zentralafrika, dass da überall so eine Verfolgung von so vielen Leuten herrscht, dass die alle hierher kommen müssen und asylberechtigt sind, oder was? Oder wenn die UN-Flüchtlingsorganisation für die Flüchtlinge, die in Italien 2016 angekommen sind, eine Quote von 2,6 also Asylgesuchen ausschreibt, dass wenn es dann von UNHCR kommt, dass die dann rechtspopulistische Narrative erzählen, das Flüchtlingshilfswerk von der UN. Das Wort Flüchtlingswelle setzt ankommende Geflüchtete mit Naturkatastrophen gleich. Ja, leckt's mir am Arsch, das Wort benutzen wir nur schon seit Jahrhunderten. Das Wort Flüchtlingswelle. Das werden wir von euch nicht. Perfekte Welle. Lassen. Aber hey, ist jede Welle eine Naturkatastrophe? Was ist eigentlich mit diesem Ruck? Diesem Rechtsruck, der da als ist, ist das auch eine Naturkatastrophe? Oder? Oh Gott, ey. Der Untergang ist da, meine Damen und Herren. Den darauffolgenden Untergang. Hallo? Das ist ja wohl völliger Blödsinn. Wie oft sie Städte an Vulkanen wieder aufgebaut haben, also so weit. Und oder nach Erdbeben oder irgendwas. Das also, waren Fake News. In Wahrheit haben die nicht neu aufgebaut. Fremde sind schlecht, Barbaren. Ja, es ist so, dass jede Form von Einwanderung gut ist. Auch von Ländern, wo das Bildungsniveau irgendwie Grundschule ist. Wenn du aus dem Land viel Einwanderung hast, dann treten die Leute über die Grenze und werden... Gehirnchirurgen. Aber guck mal, was sie sich Mühen geben, da einen schönen Strohmann zu bauen. Ne? Nicht an Recht und Gesetz halten, unverschämt und dreckig sind, Frauen schlecht behandeln und Homosexuelle hassen. Da schieben wir zwischendrin einfach mal so Sachen wie unverschämt und dreckig, die sich überhaupt nicht so beweisen lassen, aber Frauen schlecht behandeln und Homosexuelle hassen, stimmen halt leider bei vielen Leuten, ja, und die deswegen Islam anhängen. Deswegen stimmt auch Barbaren, weil, sorry, wenn Hand abhacken und Auspeitschen und Todesstrafe noch normal sind, dann ist das ziemlich barbarisch. Fake News. Der politische Gegner ist schlecht. Ihr glaubt es nicht, was diese Rechten meinen. Diese Rechten meinen noch tatsächlich, der politische Gegner ist schlecht. Unglaublich. Zum Beispiel Heiko Maas würde Kinderehen und Pädophilie befürworten. Heiko Maas ist auch Teil von Pizzagate, habe ich gehört. Ja, ich glaube auch. Und auch das unten drunter wieder hier. Schlagwörter wie Gutmenschen, Weltsozial- und Asyllobby verweisen auf die Erzählung, dass die Teile der Bevölkerung, die die Ankunft von Geflüchteten befürworten, Neuankommende besser behandeln würden als Deutsche. Das ist so, hier werden Sachen verquickt. Vielleicht können Leute diese Welcome-Schreier nur nicht leiden, weil sich ihre Lebenssituation verschlechtert hat seitdem. Und nicht, weil sie irgendwie glauben, dass der Hamatumba besser behandelt wird als sie. Ja, sorry, aber die Welcome-Schreier, kümmern die sich in Deutschland massiv um die Obdachlosen? Ja, es geht mir nicht mal so sehr darum. Die Obdachlosen, also das sind dann ja wieder so Totschlagargumente. Die gibt es mit oder ohne Einwanderung. Da schert sich niemand drum, seien wir doch ehrlich. Ja. Ist ja okay, wenn sich niemand darum kümmert. Dann sind wir uns ja alle einig. Aber die sind auch hilfsbedürftig. Ja, natürlich. Man hätte die ganzen Flüchtlingsheime werden jetzt wieder irgendwie abgebaut. Abgesehen davon, dass man sie beim nächsten Mal dann wahrscheinlich wieder irgendwo kaufen muss, könnte man auch einige davon stehen lassen und solchen Leuten irgendwie anbieten, da zu wohnen. Warum nicht? Ja. Das wird häufig mit dem Schlagwort Volksverräter, Merkel muss weg. Auch wieder zwei Sachen, die komplett aneinander vorbeigehen. Volksverräter ist eine Verschwörungstheorie und Merkel muss weg ist eine völlig legitime Meinungsäußerung. Wie oft habe ich damals Kohl muss weg gesehen, da kurz bevor der Schröder dran kam, weil die Leute einfach fett ab waren. Die hatten 16 Jahre Kohl, die wollten nicht mehr. Und bei Merkel ist das ähnlich. Das ist eine Frechheit, ist das. Ja, aber auch Verschwörungstheorien. Warum darfst du keine Verschwörungstheorie spinnen? Also, weißt du, keine Ahnung. Das macht doch Spaß. Also. Nein. Es macht keinen Spaß, Verschwörungstheorien zu machen. Ja, aber komm, hier die Russland-Affäre in der Presse, weißt du. Es war keine Verschwörungstheorie. Die haben es doch auch mega weit aufgeblasen und ich kann es doch auch verstehen, weißt du, ein bisschen so rumspinnen und so, einfach mal so Realität verlassen, so, warum auch nicht, aber die einen Verschwörungstheorien, die sind schlecht und die anderen sind gut, oder was? Also. Ja, klar. Was denkst du denn? Politiker lügen. Aber das müsstest du eigentlich auch schon länger wissen, Abel, ich sag nur Patriarchat. Ja. Nach dieser Erzählung wird die Welt von einer kleinen Elite beherrscht, die Penisse haben. Alle Ereignisse und Entwicklungen werden als Teil eines Masterplans gedeutet, dessen Ziel es sei, die Frauen zu kontrollieren. So ist das. Ja, und wie gesagt, jetzt kommen hier die Wertungen der Narrative, bla bla. Und wer hätte es gedacht, Bedrohung von außen und Bedrohung von innen machen den Leuten am meisten Sorgen. Und wie man dagegen vorgehen kann. Das ist ja voll irrational. Na gut. Ja, das hier, das schlägt mal in eine bisschen andere Kerbe. Neues Deutschland, Sozialistische Tageszeitung, da werdet ihr euch schon fragen, was. Aber erst rechts, dann links, Zensur im Internet, ist ein bisschen hellsichtigerer Artikel aus dieser Richtung. Denen ist nämlich aufgefallen, dass durchaus auch linke Projekte im Netz von der Zensur gefährdet sein können. Und unter anderem ist ja jetzt sogar, habe ich gelesen, die letzten nordkoreanischen Kanäle sind von YouTube gesperrt worden. Und daraufhin haben sich Wissenschaftler darüber aufgeregt, die gesagt haben wiederum, hey, was seid ihr für Deppen? Das ist unsere Möglichkeit, an Bildmaterial zu kommen, zum Beispiel von Raketenstarts etc., um Recherche zu betreiben über Nordkorea, weil wir sonst an nichts drankommen. Und ihr, ja, ihr sperrt das mal. Also da wurde gemutmaßt, dass YouTube halt, die waren monetarisiert. Ich meine, die hätten sie doch auch einfach demonetarisieren können. Aber nee, das geht, glaube ich, nicht. Demonetarisieren kann man auf YouTube, glaube ich, nicht. Ja, aber wie gesagt, ich finde es interessant, dass gerade nach auch diesem Salon-Artikel, wir müssen die Identitätspolitik loswerden, die zieht die Linke runter, kommt jetzt sowas darüber, dass man vielleicht übers Ziel hinausgeschossen ist mit dem, was man da macht. Und ich habe Hoffnung, dass vielleicht irgendwann doch mal das eintritt, was ich schon so lange hoffe, dass den Extremisten einfach mal die Luft abgedreht wird. Also auf beiden Seiten, wie gesagt. Ja. Und dann können wir ganz anders miteinander reden. Und wenn wir aufhören, uns ständig unsere Hautfarbe vorzuhalten oder sonst irgendeinen Mist. Ja. Aber das Schlüsselwort, warum es nie passieren wird, ist auf beiden Seiten. Es passiert immer nur auf einer Seite. Oh ja. Ich weiß nicht. GEMA-Geld, das Geschenk, das auch nach 3 Jahren immer noch für Überraschungen gut ist. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Gab die Woche halt ziemliches Tohuwabohu zu diesem Spiel hier, Cuphead. Das ist ein Jump'n'Run mit einer ziemlich tollen, so 30er Jahre Zeichentrick-Optik. Sieht echt nett aus, ist aber wohl knüppelhart. Aber dann nicht so knüppelhart, dass man nicht mit ein bisschen Üben auch drauf kommen könnte, wie es läuft. Und ein Journalist namens Dean Takahashi hat ein Video online gestellt, das ihn dabei zeigt, wie er am Tutorial regelmäßig scheitert für eine längere Zeit. Also es geht darum, dass man springen und dann so einen Dash in der Luft machen muss. Er versteht das nicht. Er ist 2 Minuten lang, ist er gegen das gleiche Hindernis gesprungen. Und nicht weitergekommen. 2 Minuten Tutorial-Level, 2. Hindernis. Mm. Dann haben sich ein paar Leute drüber lustig gemacht im Internet. Wobei man zu seiner Verteidigung sagen muss, das Video hieß auch irgendwie Dean Takahashi sucks at Cuphead for 20 Minutes. Das wurde auf der Gamescom gemacht, das heißt, er hatte nur eine bestimmte Zeit dafür. Ja, aber wie auch immer, gab es dann Leute, die sich drüber lustig gemacht haben und daraus entwickelte sich relativ schnell ein ernsthafter Streit. Weil halt auch so Leute wie Ian Miles Chong oder auch Toto Biscuit im Co-Optional Podcast zusammen mit den anderen Jungs und Mädels, die da sind, die haben halt alle eigentlich ziemlich einheitlich gesagt, wenn du so beschissene Footage hast, dann sende sie halt nicht. Ja? Weil es besteht halt auch immer die Gefahr, dass wenn du eine hohe Reichweite hast, dass du damit den Eindruck des Spiels schadest. Ja? Also, dass die Leute nicht denken, das Spiel... Der Journalist ist scheiße, sondern die denken, das ist ja sauschwer, das kaufe ich nicht. Ja? Und dass man halt vielleicht, oder man müsste halt schneiden, dann zeigt er das und sagt was dazu oder so, aber ja, und daraufhin ist dann schon wieder mal die ganze Presse ausgerastet und es gab wieder solche Artikel wie das hier, also die Videogame-Kultur soll aufhören, damit das Können zu einem Fetisch zu machen, was ja auch eigentlich wieder so ein typischer New Games Journalism und diese merkwürdige Indie-Schiene mit ihren Serious Games, die sagen ja auch, das Spiel muss zugänglich für alle sein. Und es gab halt auch wieder eine Welle von Artikeln, die sagen, ja, Spiele müssten halt im Endeffekt auch so einen Mode anbieten, wo auch der Dümmste das Spiel spielen kann, damit alle daran teilhaben können. Ja, weil es gibt ja keine Leute, die eine Herausforderung suchen. Hm. Ja. Ja, bei der Fußball-Weltmeisterschaft müssen dann in Zukunft aber auch einfach nach Los, da melden sich dann die mitspielen wollen und dann wird ausgelost, wer in welchem Spiel mitspielt, oder? Ist doch viel besser. Nee, du brauchst das, einfach... Wenn wir das jetzt von Können im Fußball abhängig machen würden. Oder beim Formel-1-Fahren, es fahren einfach alle Leute, egal ob die einen Führerschein haben oder eine Rennlizenz oder so, das ist alles ableistisch. Ja, du brauchst einfach noch wen, der mit einer Fernsteuerung dein Auto lenkt dann halt. Ja, weißt du, es gibt doch Formate für Leute, die nicht in der Lage sind, solche Spiele zu spielen. Die nennen sich dann zum Beispiel Twitch, ja. Oder Hitbox.tv. Ja, Let's Plays. Ja, keine Ahnung, was soll man groß dazu noch sagen? Ja, das ist halt, ich weiß, ich habe immer das Gefühl, diese Leute, die über diese Videospiele berichten, ja, die haben Journalismus studiert, wären gerne bei einer großen Publikation untergekommen, mussten, weiß nicht, haben den Platz dann nicht gekriegt und jetzt müssen sie sich mit so einer Scheiße wie Videospielejournalismus rumschlagen, ja. Genauso lesen sich diese ganzen Artikel jedenfalls. Ja, das hier ist, finde ich, richtig traurig, ganz ehrlich. Ich bin seit, ich glaube, 83 oder 84. Irgendwann kam die erste schwarze Auge-Box raus, die habe ich mir gekauft und habe dann mit dem Spielen angefangen, bin ziemlich schnell auf Dungeons and Dragons umgestiegen, nachdem die rote Box dann erschienen war in Deutschland. Und seitdem bin ich Rollenspieler und ich spiele heute noch. Und es tut mir echt weh, wenn sowas wie Dungeons and Dragons jetzt auch irgendwie unter die Wölfe fällt und dann... Ja, Promises to Make, also die Abenteuer, die sie jetzt veröffentlichten, queerer und queerer werden, weil schon in dem letzten hatten sie irgendwie einen Typ, den konntest du mit in deine Party nehmen und er trifft dann seinen Ex-Lover wieder und oh, und ich meine, mal in irgendeiner Story, wo es passt oder ja, alles klar, aber dann sagt der Redaktionsleiter dann, er will dann in Zukunft in jedem Abenteuer eine queere Figur einbauen. Da rollen sich mir die Fußnägel auf bei so einer Scheiße, ganz ehrlich. Was soll das? Tja. Was soll uns das bringen? Dass dann in jedem, muss dann in Zukunft, wenn wir irgendwann ein Gesetz haben, dass in jedem Buch eine queere Figur vorkommen muss? Wie eine schwarze? Ja. Diversity. Ja. Mars, wie sieht's denn aus? Würdest du der Person vertrauen, wenn sie sagt, dass sie diese queeren Charaktere in ihr Spiel integriert? Würdest du ihr so weit vertrauen, dass du glaubst, sie würde es gut machen? Oder habe ich denn bisher gute Beispiele gesehen? Habe ich diesen tollen Charakter in Baldur's Gate zum Beispiel? Hallo, ich bin ein Händler. Übrigens, ich bin queer und trans und deswegen konnte ich nicht in der Stadt bleiben, wo ich war. Und dann habe ich meiner Frau und meinem Mann gesagt und bla. Ja. Was bringt das? Was bringt es überhaupt, die Sexualität eines? Also wenn es dem Abenteuer in irgendeiner Form dienlich ist, gerne. Aber ich erinnere mich an wenige bis keine Abenteuerbücher in meiner langen Karriere im Rollenspielbereich, wo irgendwie dahinter stand, blabla, bla, heterosexuell. Ja, Sexualität generell beim Rollenspiel ist halt so eine Sache. Weil sind halt auch so Fragen, inwieweit spielt man so Kram aus? Jetzt mit den anderen vier Leuten, mit denen man da am Tisch sitzt. Also ich muss sagen, wir hatten nie besonders, den Part, der hat nie eine Rolle gespielt einfach in unseren Spielen. Wir wollten eine Geschichte erzählen, wir wollten uns nicht irgendwie gegenseitig irgendwie in die Wäsche oder so. Ja. Weil wenn man das ausspielen will, und es hindert einen doch auch keiner dran. Als Spielleiter, wenn ich queere Personen in meinem, da können die alle queer sein. Egal, was in dem Buch steht. Dann sind die halt queer, dann bin ich halt irgendwie in Queeristan mit meinen Charakteren unterwegs oder sonst irgendwas. Ich finde es nur so, überall irgendwas reinzustopfen und dann auch noch eine Quote festzulegen, mindestens einer pro Abenteuer, das geht mir gegen den Strich. Und was ist, wenn dann einer was einschickt und es ist das beste Abenteuer der Welt und dann sagen sie ihm, du musst aber hier noch das und der muss schwarz sein? Und er sagt, nö, dann veröffentliche ich es nicht. Dann verlieren wir das, weil es nicht diesen Schwachsinnsregeln entsprochen hat. Super Idee. Ach, Nordkorea, stimmt. Ja, hatte ich ja eben eigentlich schon alles so Wichtige zu gesagt. Also YouTube macht die Kanäle zu und die Wissenschaftler sagen, warum? Warum? Der YouTube-Reflex. Eine Linkspolitikerin überspitzt auf Facebook und erntet einen Shitstorm und muss ihre Kandidatur niederlegen. Ein Fall von narzisstischem Nationalismus. War das mit antideutsche Filmempfehlungen? Richtig, das war das mit der Sarah Rambatz, die wegen Kommentaren auf Facebook, wo sie halt eben nach Empfehlungen von Filmen fragte, ja, nach Empfehlungen von Filmen, die in denen maßgeblich, also in denen Deutsche sterben, ihren Listeplatz für die Linke abgeben musste, beziehungsweise musste? Abgegeben wurde. Und ich glaube, sie ist sogar als Kandidatin zurückgetreten. Ich meine, also musste, ich meine, also von der linken Politikerin wundert mich das nicht. Die haben ja auch die Schramm da sitzen und die Schramm sagt ja so ähnliche Sachen. Also ja. Ich hätte jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass das zu einem Rücktritt führt. Weil die Linke ist doch ziemlich offen, antideutsch zu teilen. Ja, aber es kommt ein bisschen runter bei dem Artikel. Ich möchte mir die Argumentation sehen. Ja, dass der Yücel was Ähnliches mal geschrieben hat und der Yücel aber toll ist. Antideutsche Filme finden nicht alle lustig. Christoph Waltz als Nazi in Inglourious Basterds. Das ist ein Film gegen Nazis. Ja, ich wollte gerade sagen. Deutsche. Ja, das ist also, in deren verdrehten Hören ist das echt schon synonym. So. Also ehrlich, ey, ich glaube, Quentin Tarantino würde euch was husten, wenn ihr sowas sagt. Ja. Ich mag, dass da unten steht, ihr Post wäre satirisch überspitzt gemeint gewesen. Ja, wenn man aus dieser Ecke annehmen kann, dass es hundertprozentig ernst gemeint ist. Ja. Nun ja, erreichen sie Seite, es geht Vergewaltigungs... Halt, es geht um Filme, ne? Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Das ist jetzt nicht so, dass die gesagt hat, so irgendwie, ich muss mir eine Wumme kaufen, um Leute irgendwie umzubringen oder so. Sondern es ist irgendwelcher Quatsch über irgendwelche verkackten Filme. Also. Ja, aber gut, wenn die nicht anders kann die Wortwahl gelesen werden, will provozieren, weil sie auf Missstände hinweisen will. Wenn jetzt ein AfD-Politiker sagt, hey, könnt ihr mir mal ein paar Pornos schicken, wo Arberinnen vergewaltigt werden? Ich glaube, dann wird das dem auch hart ausgelegt, obwohl es da nur um Filmchen geht. Ja, ist richtig. Darum war ja das Beispiel Gauland angeführt, ja, der dann halt sagte, die Deutschen wollen kein Boateng als Nachbarn haben. Und ja, das war auch so ein Quatsch. Ganz genau. Ja. Aber ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt miteinander vergleichen kannst, alleine weil die Aussagen ja anders waren. Ja, das ist wohl wahr. Also. Ja. Inglourious Basterds war übrigens ein guter Film. Aber nicht, weil da Deutsche sterben, sondern weil der gut geschrieben war und eine gute Story hatte. Christoph Waltz in den ersten 20 Minuten, die absolute dramatische Vorstellung. Der ist so ein verdammt guter Schauspieler. Leck mich am Arsch. Ich war im Kino drin und war nach den ersten 20 Minuten eigentlich schon fertig, weil du so eine Angst hast um die Leute und so. Und die ja, unten genau. in dem Verschlag sind. Und es zieht sich immer länger und er wird immer genussvoller dabei. Hammer. Ja. Terror. Aber ich fand, in der zweiten Hälfte lässt der Film schon ganz schön nach. Ja, auf jeden Fall. Ja, schon. Also ich finde, in dem Film nervt auch Brad Pitt, Tarantino. Aber okay. Der beste Tarantino ist Jackie Brown. Ach, der ist auch sehr gut. Aber ich habe wahrscheinlich einen anderen Tarantino-Geschmack als du. Naja, okay. Ja, und hier habt ihr es jetzt. da habt ihr es. Weißt du, es hat jetzt wie lange... fast ein Jahr oder so gebraucht, so, da habt ihr jetzt 400 Accounts, die Werbeanzeigen für $100,000 gekauft haben sollen. Was ja, nix ist. Was, das was waren gar nichts Werbeanzeigen für russischen Draht, oder was? Wenn Draht sind, Boah, das Geräusch meiner Hand, die auf den Schenkel klopft. Okay, ja, aber nee, da hat der Abel schon recht, ja. Also das ist wirklich, da kannst du die Uhr nachstellen. Es dauert fast 1 bis 1,5 Jahre, bis solche Geschichten in Deutschland ankommen. Und während in Amerika die Presse peinlich berührt ist von dieser Verschwörungstheorie, die sie da ersponnen hat, ja, nee, sind die Leute hier. Die haben das einfach auslaufen lassen und in Deutschland haben sie es nicht gereilt, dass es jetzt ausläuft. Ja, ganz genau. Und deswegen wird das hier nochmal aufgewärmt und gesagt, ja, die russischen Drahtzieher sollen bei Facebook Anzeigen geschaltet haben. Vielleicht ist das ja auch einfach nur über russische Accounts geschehen, ja, wie das eben so üblich ist in, ich sag mal, etwas dubiosen Internetbenutzerkreisen, ja. Aber gut. Ja, was sind das denn bitte für Werbespots? Das interessiert mich. Und deswegen scroll mal ein bisschen runter hier. Zweiter Absatz wird das besprochen. Hast du keine Ahnung? Wähle AfD. Das ist ein gutes Spot. Hier schreibst du Trump gut, Hillary doof. Und da sagt nochmal einer, die kontroversen Sachen werden nicht werbefreundlich, also bitte. Ja. Also hier mit potenziellem politischen Bezug seien 2200 Anzeigen für rund 50.000, also jetzt die Hälfte von dem, was aus Russland gekommen ist an Anzeigen. Nur. Aha. Potenziell. Ausgerichtet gewesen, die Spaltung bei umstrittenen Themen wie Spannungen zwischen Ethnien, Einwanderung oder Waffenbesitz zu vertiefen. Ja, also potenziell. Ja. Wer weiß. Ja, das ist halt. Hier stehen jetzt aber nur 50.000 für Anzeigen mit potenziellem politischen Bezug. Ja, das meine ich halt. Das ist jetzt bruchteilt es sich so langsam runter. Und es ist immer noch alles relativ. Ich würde halt gerne wissen, wie dann potenziell ausgewertet wird und ob man dann am Ende dann auch zu einem Ergebnis kommt, weil potenziell, darunter kann ich mir potenziell viel vorstellen. Das ist halt so eine Vokabel, die sagt, danach machen wir eine Behauptung, wir haben keine Belege für irgendwas, aber potenziell ist das durchaus so passiert. Was hier ist nur Gewiesel drin. Facebook hatte im April erklärt, bla bla bla, und jetzt den Hinweis auf Drahtzieher in Russland verstärkt. Also er ist immer noch nicht bei 100% der Hinweis, aber er ist verstärkt worden. Oh Mann. Ich dachte, Amerika wäre ein freies Land. Warum sollen nicht Russen da irgendwelche Anzeigen schalten dürfen, solange sie keine Gesetze verletzen? Was soll der Blödsinn? Ha! Ja, ja, ja. Hier hast du den Erdogan mittlerweile auf Wahlplakaten, ja. Aber bitte, bitte, liebe Türken, reist nicht nach Deutschland, weil die Deutschen sind türkenfeindlich, ja. Sagte er. Letzte Woche sind 3 Leute am Bahnhof von Köln verhaftet worden. Wo sind die? Ja. Faschisten, ja. Faschisten. Ja, ja. Hey, das ist doch echt nur noch grotesk langsam. Das traust ja, seine ganzen Wähler, die hier sind, die nehmen den Weisehinweis offensichtlich auch nicht ernst, sonst wären sie ja jetzt schon in Massen auf dem Rückweg. Die ganze deutsche Gesellschaft besteht aus Gülen-Anhängern. Die haben sich schon dran gewöhnt, das ist halt wie der Frosch, ne, den, wo man langsam den Thermometer aufdreht bei den Deutsch-Türken, die merken gar nicht, wie sie kochen. Aber die, ja, die neu dazu die kommen, voll reif, ganz klar. Da sagt der Erdo, so von wegen Achtung, ja. Deutschland ganz schlimm. Hm. Ja, wir also, treten hier die Menschenrechte mit Füßen. Dabei hat er ja eh schlimm, keine Ahnung. Also ich meine, wenn du deine Kinder von der Evolutionstheorie und so fernhalten willst, da kannst du in Deutschland auch schon ziemlich viel erreichen mit einem normalen Bildungssystem. Also das geht schon. Immer dran denken, Assimilation ist Genozid. Ja, das war auch eine interessante Geschichte. Und zwar prüft jetzt der EU-Gerichtshof, ob denn der Rundfunkbeitrag nicht gegen EU-Recht verstößt. Ja. Das möchte ich sehen, wenn die ersten Rückerstattungsforderungen kommen. Ja. Ja, es wird aber auf jeden Fall nichts werden, denke ich mal. Also ich meine... Nee. Also geh mal unten drunter, weil der Grund war ganz interessant. Dafür gibt es das in zu vielen Ländern, so einen Rundfunkbeitrag. Ich wüsste jetzt nicht, was in dem deutschen System jetzt so besonders sein soll, dass das nicht klappt. Ja. Ach, ganz genau, hier da. Verschiedene Versteckungsbefehle, die der SVR aufgrund von ihm selbst erstellter Festsetzungsbescheide erlassen hat. Das waren der Auslöser, genau. Ja, weil ich glaube, die haben da überhaupt gar keine rechtliche Handhabe. Das ist eher so wie, keine Ahnung, wenn dich irgendjemand böse anschreibt und sagt, gib mir mein Geld zurück. Ne? Kannst du eigentlich gleich in den Papierkorb schmeißen. Ja. Allerdings ist es hier in Deutschland, wie das schon steht, den Rundfunkanstalten gestattet, die Gebühren selbst einzutreiben. Ist halt aber nicht mit europäischem Recht vereinbar. Ja, ich hatte das irgendwie gelesen. Das Ding ist halt, dass das keine Behörde ist. Also die Rundfunkanstalten sind irgendwie keine Behörden und deswegen können die halt auch nicht einfach irgendwelche Sachen rausschreiben. Ja, die GZ ist, die GZ wäre ja in dem Fall die Behörde, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, kann sein, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall irgendwie sowas mit dem Behördenkram auf jeden Fall. Hm. Naja, ich bin mal gespannt, was da rauskommt, wenn was rauskommt. Ach, das ist ja auch interessant hier. Griechenland hat das als Teil von der Stromgebühren. Ach, guck mal. In den Niederlanden, Portugal und Spanien werden sie direkt aus den Steuern finanziert. Das habe ich mich auch immer gefragt. Warum werden hier die Sendeanstalten nicht direkt aus den Steuern finanziert? Warum geht man den Umweg über Rundfunkgebühren? Weil Bullshit, das war's. Aber das musst du doch verstehen. Ich meine, wer verzichtet denn auf eine Möglichkeit, irgendwie nochmal Geld aus dem Bürger rauszupressen? Ach so, das ist eher sowas wie eine deutsche Gardinensteuer. Oh, Ja, ich denke mal, dass es sonst wahrscheinlich immer heißen würde, weil das ist ja dann nicht zweckgebunden. Dann müsste es dann, da würde es wahrscheinlich jedes Mal, wenn die Steuern knapp werden, heißen so, ja, okay, dann lass mal Rundfunkkram einstellen. Ja, und das wäre vollkommen okay. So ja, weil dadurch, dass ihr halt ZDF eben... ZDF Neo zum Beispiel. Dadurch, dass ihr jetzt halt eben, dass sie jetzt das als extra Gebühr haben, ist es halt eine extra Gebühr, die halt für den Zweck halt eben ist. Und ja, damit ist es halt gesichert, dass es immer weitergeht. Kommentare können nur von 10 bis 20 Uhr verfasst werden. Wir bitten um Verständnis. Warum? Danach kommen die Trolls raus. Jobcenter auf ausländisch klingende Namen reagieren. Ja, ja genau. Also das ist hier wieder irgendwie... mal so ein Fall von... Denkt doch mal über die menschliche Natur nach, ihr Idioten. Ja, und außerdem ist das ja erschienen im American Journal of Political Science. Also, okay. Ich denke mal, wahrscheinlich so eins von diesen Blättern, wo man auch so ein Satire-Ding veröffentlichen könnte. Ja, und die ja, gut, ich mein, sind hier der Meinung angeblich heraus, haben sie ja da quasi angerufen mit nee, verschiedenen Mails. Sie haben Mails geschrieben. Oh Gott, Mail ist eh so. Naja, aber halt verschieden klingende Namen benutzen und dann halt, wie das schon steht, qualitativ unterschiedliche Auskünfte von den Jobcentern bekommen. Ausländischen Fragesteller hätten aber häufiger unzureichende und weniger detaillierte Informationen bekommen. Genau, das ist das, worüber sie sich beschweren. Hauptsächlich. Und dann heißt es hier halt auch, dass es auch irgendwie die der Schreibstil oder so da noch mit rein gewirkt hat, wie, was für Antworten die Leute gekriegt haben. Also die schreiben, hier steht halt auch drin, dass sie halt selber auch zugeben, dass das, wenn nicht der einzige ausschlaggebende Faktor gewesen ist. Ja. Aber Jasmina Banaschuk, die berühmte Autorin und Doktortitelträgerin, hat ja gleich gesagt, auch mit Sprache und auch im Ton der Sprache kann Diskriminierung liegen. Ja, warum denken die Leute da nicht im Arbeitsamt mal dran? Warum nennen sie sich dann eigentlich Lesersushi? Ich meine, will sie da jetzt asiatisches Privileg für sich beanspruchen als Europäerin oder was? Ist das nicht auch Cultural Appropriation? Ich denke schon. Aber die Japaner sind ja auch wieder so eine Gruppe, denen kannst du ruhig alles wegnehmen, weil das sind ja auch böse Nazis. Ich dachte schon, die Leser sind die überhaupt aus Deutschland? Könnte sein. Das ist ein amerikanisches Akronym auf jeden Fall. Bei uns hieße das anders. Reichsleuchtdingsbums irgendwas. Ja, profines majority of minorities don't face discrimination. Wer hätte es gedacht? Majority of minorities, ja. Aber die minorities of minorities, Leute, ja, die haben immer noch Discrimination. Die zum Thema Campus in Amerika die ganze Zeit schon sagen, lasst uns doch mit den Verrückten in Ruhe, mit denen möchten wir nichts zu tun haben. Wer hätte es gedacht? Aber merkst du es denn nicht, dass die diskriminierten Minorities sogar die Minorities in der Minority sind? Und deswegen brauchen wir Hilfe für Minorities in Minorities. Minorityception. Vor allem, das ist ever. Also, das heißt, die Schwere ist noch gar nicht berücksichtigt. Das könnte alles sein. Das könnte gewesen sein, hey, darf ich mal deine Haare anfassen? Die sehen so kraus aus. Das Ding ist halt auch, dass in der Studie kommt halt auch raus, dass die war relativ groß, dass Asiaten am wenigsten Diskriminierung abbekommen, was ich auch interessant fand. Also, naja, das könnte dem geschuldet sein, dass sie all überall als leicht angepasst und fleißig gelten. Das wundert mich aber ehrlich gesagt. Ich hätte eher gedacht, dass bei Asiaten die Leute am wenigsten Hemmungen haben. Aber na gut, das stimmt, das ist Amerika. Die haben ja auch die Asiaten unterdrückt. Kann man ja kaum lesen. Da steht Demokratie, Solano. Ah. Generation Y. Welche ist das? Sind das die nach den Millennials? Oder? Das ist, glaube ich, meine Generation. Ich kann gar nicht rassistisch sein, ich will ja Gutes tun. Genau. Das ist halt so, ich weiß nicht, halt so ein Bullshit-Artikel. Gut, es ist natürlich auch Zeit Campus. Da kann man ja schon durchaus erwarten, dass Postmodernismus stärker zu tragen kommt. Dann hat die Autorin einen Aufschrei gemacht wegen Rassismus und wir müssen jetzt endlich mal über Rassismus sprechen, weil das hat in Deutschland noch keiner bisher gemacht und irgendwie wurde die Frau zitiert in einer Statusnachricht von Beatrix von Storch und ja, und jetzt ist sie Medienschaffende irgendwas mit Antirassismus. Das ist eine gute Idee. Sieht vielversprechend aus. Ich habe keine Zeit, männliche Egos zu streichen. Ja. Mom, Baby, das reicht, wenn du woanders streichelst, weißt du. Jetzt werden wir gestreichelt, endlich mal. Guck mal, diese rassistische Werbung von der Indie war da. Eine Anzeige. Der macht das White Supremacy-Zeichen, der Inder. Shit, du hast recht. Anzeige ist raus. Guck mal, und dann auch noch so diese rassistischen Stereotype, dass Inder irgendwie durch Meditation fliegen können und so ein Kack. Ja. Diese Woche wird auch auf Proudly präsent bei D-Bar und Z2. Das Schlimmste daran, der hat einen Sieg-Turban und einen arabischen fliegenden Teppich. Woran hast du das? Das ist ein Yoga-Teppich. Der fliegt ja nicht mit dem Teppich, sondern guck. Scheiße, stimmt, der fliegt ohne den Teppich. Und dann lacht er auch noch, als er sich den Kopf stößt. Ach, die Inder sind so fröhlich. Das ist rassistisch. Das führt nirgendwo hin. Lass unsere Kultur in Ruhe. Erinnern Sie uns bald wieder. Davon müssen wir ein Das bin ich ich schön bin machen. Dowitzki, gehen Sie weg. Das ist nicht meine Kultur. Leila. Hi. Hallo. Beatrix von Storch hat mal eine Statusnachricht über mich verfasst. Oh. Voll die Leistung, ich weiß. Survival. Zitat, Alter, diese scheiß Sie wollen keine Integration, sie lehnen es ab. Und das hier sind die Gemäßigten. Darunter ein Videoausschnitt von mir, in dem ich sage, wir müssen uns nirgendwohin integrieren. Sie kannte aber meinen Namen nicht. Und deshalb zog der rechte Shitstorm mehr oder weniger anonym an mir vorbei. Aber selbst wenn nicht, es wäre mir egal gewesen, denn ich hätte diesen Satz genauso zu jeder Zeit wiederholt. Es wird aber zunehmend schwerer, sich politisch zu positionieren oder sich für eine politische Sache einzusetzen. Es ist als... Stimmt. Ja, warum? In diesem Fall die politische Sache, dass wir müssen uns nicht integrieren. Ja. Super politische Sache. Es wäre das Wort politisch mit skandalös gleichbedeutend geworden. Der Schütz. Ja, ich weiß, wessen Schuld das ist. Das weiß ich auf jeden Fall. Also 100 Millionen für Demokratie leben, irgendwelche im Bundestag es so hindrehen, als wäre das deutsche Strafrecht täterfreundlich. Das ist der Grund, Team Gina Lisa, das ist der Grund, warum Politik häufig mit Skandalen synonym ist in Deutschland. Shitstorm ist inzwischen nur noch ein falsches Wort oder eine konstruierte Wahrheit entfernt. Das mindert aber nicht die Notwendigkeit, weiterzumachen. Den dann aus, immer nur die Rechten, ne? Den Shitstorm. Ja, die toxischen Narrative. Der erwischt nicht so Leute wie Kometenlandemann mit dem lustigen Shirt oder den Tim Hunt oder Gregory Allen Elliott. Die erwischt es nie, dieser Shitstorm. Ne? Oder Edeka wegen 88 auf dem Nummernschild oder war das Lidl? Edeka war es, glaube ich. Wir bewegen uns irgendwo zwischen dem Bewusstsein, dass wir dringender denn je Stellung beziehen müssen und eine neutrale und distanzierte Haltung zu allem einnehmen müssen. Eine neutrale und distanzierte Haltung, Bullshit. Neutrale und distanzierte Haltung. Das wird sie dir gleich, glaube ich, auch noch sagen, dass sie das nicht macht. Kluges Facebook-Zitat würde jetzt wahrscheinlich sagen, die Mitte ist das Ziel. Ich glaube aber nicht daran. Ich glaube weder daran, dass Facebook-Zitate klug sind, noch daran, dass wir je eine neutrale Haltung einnehmen können. Ich glaube, dass wir keine Zeit mehr haben, davon zu träumen, je dieses Ideal von Neutralität erreichen zu können. Und auch nicht, dass es die Ultima Ratio all unserer Konflikte ist. Vor allem nicht, wenn wir dann in Bereiche vorstoßen, in denen wir noch keine Erfahrung gesammelt haben und die ersten Reibungspunkte mit den Menschen aufkommen, von denen wir dachten, dass wir uns doch für sie einsetzten, gemeinsam, in einem Bündnis zum Beispiel. Was sind das für Punkte, was, denen wir keine... die Frau spricht davon, wir können es uns nicht mehr leisten, politisch neutral zu sein. Wir müssen jetzt Haltung zeigen. Das ist für mich immer so, was bei den Rechten heißt, die spalten, die sagen ein starkes Null- und Eins-Weltbild, wo man sich entscheiden muss. Und dann höre ich von der Weltcampus-Zeit, höre ich dann Frau, keine Ahnung, wie sie heißt, wie sie mir sagt, jetzt aber Haltung. Weißt du, es ist, ich weiß nicht, warum ist es bei den einen schlecht und bei den anderen gut? So. Sie redet der Diktatur das Wort. Ja. Sie sagt, wir können nicht mehr irgendwie mehr Meinungsbildungsprozesse abwarten. Gerade in Feldern, wo wir noch nichts wissen, müssen die entscheiden, die es besser wissen. Also ich. Ja. Oder ich und meine Freunde. Ja, auch wenn wir in Felder vordringen, die wir noch keine Erfahrung gesammelt haben, wie Leuten die Hand geben. Dann ist nicht die Zeit, neutral zu sein. Aber es ist die Zeit, das Zuhören zu lernen. Als betroffene Person einer marginalisierten Gruppe, die unter anderem von Rassismus betroffen ist, habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass der Hinweis zu Rassismus nicht selten zu einem größeren Aufschrei führt als der eigentliche Rassismus. Ja, everything is racist, everything is sexist and you have to point it all out. Das, die macht dann so den Flick, ne, wo das hier, ich bin vom CIA, und dann geht so eine wie bei die nackte Kanone, gehen dann so 40 Clubmitgliedskarten klappen dann so auf. So ungefähr hat sich das gerade für mich angehört, als sie mit, ja, und ich war als Mitglied einer marginalisierten Gruppe und unterdrückten Frau. Und, Das ist aber nicht die nackte Kanone, sondern die verschleierte Kanone in ihrem Fall. Ja, und dasselbe gilt auch bei anderen marginalisierten Gruppen, die von anderen Diskriminierungsformen betroffen sind. Ich dann kauf halt Butter und keine Margarine. Ich kann rassistisch, ableistisch, homo, transfeindlich und so weiter sein, weil... Deswegen Menschen, die ableistisch verwenden als Wort, Seite. Kann man nicht ernst nehmen. Doch, du kannst. Ich kann auch. Wir alle können. Ob Was? Wir wollen, scheint die passende Frage auf die... Moment mal, ich denke, braune Menschen haben keinen Rassismus in sich. Ach, ist aber ernsthaft wie bei Loriot, ey. Ja, doch, wahrscheinlich du kannst. Den Ableismus haben die wahrscheinlich. Wir alle können. Belangte Antwort zu sein. Viele würden das wahrscheinlich verneinen und trotzdem sind sie es ab und an. Und ich sage das ohne Wertung, quasi mit neutraler Gefühlslage. Denn viel wichtiger als die Frage, ob wir es sind, ist die Frage, was wir mit diesem Hinweis machen. Das entscheidet nämlich oftmals darüber, ob ein angestrebtes Bündnis dann doch zusammenhält oder auseinanderbricht. Und ich glaube, schon einige haben auch diese Erfahrung gemacht. Wir alle müssen in unserem Alltag, in unserer Arbeit, in unserem Engagement ziemlich viel herumbalancieren zwischen Menschen nicht zu nahe treten, positive Veränderungen schaffen, reflektierte Kritik äußern und trotz allem Menschen in einer Art und Weise mitreißen, welche nicht wieder alte Muster reproduziert. Was für ein Geschwurbel. Ja, es ist ernsthaft. Es ist nicht auszuhalten. Es ist heiße Luft. Ich glaube aber, dass wir alle das Potenzial dazu haben. Ich glaube, wir müssen uns selbst und uns gegenseitig hierfür nur den Raum und die Möglichkeit geben, auch diese Entwicklung machen zu dürfen. Eine Entwicklung raus aus alten Denkmustern. Eine Entwicklung raus aus neuen Denkmustern. Eine Entwicklung. Wir müssen eine Entwicklung raus aus alten Denkmustern machen, sagt die islamische Frau mit dem Kopftuch. Ja, und raus aus neuen Denkmustern auch. Wir werden Post-Gesellschaft. Post 4.0 sozusagen. Ja, der E-Post-Brief. Raus aus allen Denkmustern. Aus allen, das Denken bitte komplett einstellen. Genau. Doppelpost, gut. Eine Post-Denkmuster, eine Post-Denken-Gesellschaft genau. Sind wir. Genau, wer nicht mehr denken kann, der kann auch nicht diskriminieren. Der Post-Meta-Narrativ. Die erinnert mich interessanterweise an ein ganz bestimmtes Video, was The Amazing Atheist vor 5 Jahren oder sowas mal behandelt hat, nämlich von so einem christlichen Sprechgesang-Typen, der dann gesagt hat, ja, hier Jesus und Religion, das ist ja nicht das Gleiche und du musst Jesus in dein Herz aufnehmen. Und der hatte fast genau die gleiche Intonation und den gleichen Rhythmus wie sie teilweise. Ja, Kübra predigt ja auch, also ich glaube, das ist denen irgendwie... Die glauben auch, glaube ich, dass sie so eine Art Prediger sind, die den Menschen irgendwie den besseren Weg zeigen können. Ja, die dürfen es nicht in ihre Religion machen, deswegen müssen sie es politisch machen. Raus aus Mustern. Wir sollten aber, wenn wir tatsächlich davon überzeugt sind, etwas Gutes im raus übergeordneten aus Sinne. Mustern. Du weißt aber schon, dass Menschen Orientierung im Leben brauchen und dass das nicht geht, dass man jede Facette des Lebens bis auf die atomare Ebene runter irgendwie begreift. Deswegen haben wir Muster und das ist schon wieder so, und wir wollen einen neuen Menschen schaffen, nicht eine neue Gesellschaft. Das ist falsch. Und nicht nur für uns selbst zu tun, uns auch die Zeit nehmen, diese Entwicklung selbstständig voranzutreiben. Und nicht darauf zu warten, dass betroffene Menschen uns alles in kleinen, angenehmen Häppchen servieren, die wir verdauen können. Wir müssen das auch machen, wenn gar keiner sich beschwert. Wir müssen uns auch für die Leute einsetzen, die sagen, mir geht's eigentlich ganz gut in Deutschland. Wir müssen uns für alle einsetzen. Und vor allem auch dafür, dass ich ein ordentliches Gehalt kriege bei der Was-weiß-ich-Stiftung für Was-weiß-ich. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wo jetzt der Bogen zu Ich habe keine Zeit, männliche Egos zu streicheln kommt. Ja, wie kommt der Bogen bitte zu Inhalt? Weil bisher war es wirklich, okay, ja, wovon redet die denn? Ja, ich weiß auch bisher gar nicht, wofür es steht. Das also, war ganz wichtig, ja, Zentrismus ist scheiße. Ich habe ein Kopftuch, wir müssen uns verdenken, was dann... Alte Denkmuster sind scheiße, neue Denkmuster sind auch scheiße. Muster sind scheiße. Am besten sollte man gar nicht denken und alle sind unterdrückt. Deswegen ist ihr Kopftuch ja auch nicht gemustert, sondern einfach nur grau. Ja, genau. Nee, ja. Das ist, ne? Anfangs aber gesagt, ist ein Kopftuch für Frauen nicht auch ein Muster? Nö, das ist totale Freiheit. Das ist voll progressiv. Ich daran glaube, dass wir keine Zeit mehr haben, dem Ideal der Neutralität hinterherzuträumen. Aber hier endet es nicht. Ich habe auch keine Zeit mehr, männliche Egos zu streicheln, bevor oder nachdem ich sexistisches Verhalten anspreche. Ich habe keine Zeit, Menschen mit denselben Überzeugungen wie ich davon zu überzeugen, plumpe 0815 AfD-Anschuldigungen zu durchschauen und zu dekonstruieren. Ich habe keine Zeit mehr, meine Aufmerksamkeit mehr den Leuten zu widmen, die Muster reproduzieren, als den Leuten, die darunter leiden. Ich habe keine Zeit mehr, Ich habe keine Zeit mehr, Dinge zu tun, aus Gründen, die ich nicht verstehe. Deswegen gib mir Geld, ich habe ein Kopftuch. Ich keine Ahnung, Alter. Ich höre jedes Mal von den Aktivisten, ich bin so müde, das zu machen, was ich mache. Ich mache es aber trotzdem. Ja. Ich gib mir Geld, Patreon. Das ist einfach zu gut für uns alle. Das ist einfach so, ne, also wirklich. Vor allem dekonstruieren, so die Aussagen der AfD, die dekonstruieren. Ey, fällt erstmal dein scheiß Kopftuch ab. Dann können wir uns auch gerne unterhalten. Und, ja, sie bringt eigentlich die klassische Actionfilm-Zeile. Ich habe keine Zeit mehr! Ja, genau. Wahrscheinlich. So sieht sie sich wahrscheinlich auch als mutigen Actionheld, der sich da um alle kümmert. Die Unschuldigen befreit. Die bösen männlichen Egos. Ja, und Sexismus, also, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, also, über Sexismus brauchst du dich auch nicht zu beschweren, also, wer so ein Symbol da irgendwie trägt. Und ansonsten... Ja, also, sorry. Ja. Fokus zu setzen. Ich hätte stattdessen gerne mehr Zeit für ich höre zu, als unterstellst du mir gerade das? Mehr Zeit für wir machen das gemeinsam, anstatt von ich ermögliche dir. Und vor allem hätte ich gerne mehr Betonung auf Haltung als auf neutral. Und ich glaube, wenn wir uns an all das regelmäßig erinnern, wir uns allen gegenseitig das Leben ein bisschen einfacher machen. Und es wahrscheinlich dann auch mit dem Bündnis ein bisschen besser klappt. Uns allen das Leben einfacher machen, ja, genau, uns allen, den neuen Wir wahrscheinlich. Die geht mir auf den Sack mit ihrem, die hat gerade anderthalb Minuten lang mit ich habe keine Zeit mehr dafür. Ich habe keine Zeit mehr hierfür und dafür auch nicht. Ja, du kannst zuhören. Und hör dann, mal zu, Solanum. Hör einfach zu. Und dann sagt sie, ich habe keinen Bock mehr auf die Leute, die sagen, hey, es geht hier darum, dass ich dir das ermögliche. Und nicht das, Mädel! Oh. Ja, und wir brauchen eine Haltung. Wir brauchen definitiv mehr Haltung, alle. Und die sollen alle mal weniger in Poetry Slam gehen. Es nervt. Diese scheiß sprechgesangmäßigen. Poetry Slams gehören verboten. Nee, die sind voll okay. Aber so sind redet die, man nicht auf der Bühne. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen vernünftigen Poetry Slam gehört. Ich habe bisher immer nur, meh, ich bin eine Frau und ihr seid alle furchtbar zu mir. Oder meh, ich bin eine Frau mit Kopftuch, ihr seid alle furchtbar zu mir. Na gut. Ja, aber dann nennen wir ein Beispiel. Ich meine, ich bin da gerne bereit, mich als Person belehren zu lassen, aber. Mit von wegen Rente mit 70, wo doch da in der Debatte zwischen Schulz und unserer Mutti da irgendwas mit Rente gelabert worden ist. Rente mit 70, 71 wird kommen. Hier steht es nochmal im Detail drin von dem Artikel von 2016. Weil es einfach rechnerisch nicht anders geht. Es ist halt, ja, keine Ahnung. Also. Zeig mir ein Foto und ich sag dir, ob du schwul bist. Man kann einem Menschen nur von den Kopf gucken und sagt man, was drin ist. Bleibt geheim. Außer für die Rechner. Die erkennen sogar sexuelle Orientierung anhand von Fotos. Eine Erkenntnis mit Implikationen. Aha. Das heißt, der Gator ist wissenschaftlich nachweisbar? Ja. Das heißt, du kannst halt eben 194 verschiedene Geschlechter erfinden, aber ja, den Computer verarschst du nicht. Ja, ich glaube, das ist aber trügerisch. Also wahrscheinlich filmen sie im Moment die Männer und wenn sie lächeln, sind sie schwul und wenn sie nicht mehr lächeln, nichts mehr zu lachen haben, dann sind sie heterosexuell. Das könnte sich zukünftigen Generationen wieder ändern. Es gibt Menschen, die können erkennen, ob jemand homosexuell ist, ja, anhand seiner Mimik, wie er Sprache benutzt. Das sind alles ganz subjektive Merkmale. Also nicht subjektiv, sondern sind sehr, sehr minimale Merkmale. Aber es gibt diese Menschen nun mal. Dass eine Software das auch erkennen kann, halte ich für gar nicht mal so abwegig. Ja, ja, allerdings, ich glaube, also ich halte es für abwegiger, als dass Menschen das können. Weil, Menschen irren sich öfter, ja, auf jeden Fall. Nee, eben nicht, weil Menschen wissen nicht genau, wonach sie gucken. Eine Software, die muss wissen, wonach sie guckt. Ach, du meinst quasi, dass es bei Menschen sehr unbewusst geschieht, aber eine Software muss ja vorher mit Daten gefüttert werden, von denen sie dann halt quasi ausgeht. Genau. Das ist dann, ja, okay. Ja. Ah, verstehe ich. Als Laie würde ich ja denken, der offensichtlich wird da das Lächeln an sich analysiert, so sah es zumindest aus. Von diesen Computergrafiken an der Seite, da waren ja das auch hochgezogene Augenbrauen, hochgezogene Mundwinkel und so, die sich unterschieden haben. Homosexuelle rennen den ganzen Tag mit offenem Mund durch die Gegend. Muss mit hochgezogenen Augenbrauen lächeln, dann denkt jeder Computer auf der Welt, du bist schwul. Wahnsinn. Lächeln ist voll gay. Ganz böse gucken, wenn ihr in Saudi-Arabien seid, die ganze Zeit. Ja, ich glaube, das fällt nicht schwer. Ja, hier nochmal diese Mail, die jetzt angeblich von Alice Weidel geschrieben wurde und die kursiert. Im Endeffekt ist ja auch egal, was drin steht. Ich meine, der Umstand, dass sie quasi 2 Wochen vor der Wahl auftaucht, ist so ein bisschen, naja, kann sich jeder seinen Teil denken. Ja, vor allem, wenn man halt hört, dass sie schon 4 Jahre alt ist. Ja, das auch. Und vor allem, was ich habe das jetzt rausgesucht, weil ganz einfach weil es wieder diese Doppelmoral zeigt, ja, so nach dem Motto, ja, bei Hillary Clinton war das total moralisch verwerflich, hätte man nicht machen dürfen, ja, und das war eine Beeinflussung der Wahl, aber hier bei der Weidel ist es vollkommen okay, ob es jetzt stimmt oder nicht, ist egal, den Weg in die Medien hast du sowieso gefunden, ja. Genau, es ist perfekt, genau. Dazu ist mehr nicht zu sagen. Bürgerkriege durch Überfremdung. Die Mail ist doch bei der Welt erschienen. Und ist da nicht die Chefredakteurin, die Ehefrau von Christian Lindner? Bürgerkriege durch Überfremdung, ist das nicht das neue Buch von Thilo Sarrazin? Nee, von Michel Houellebecq. Ja. Ach ja, das ist in Frankfurt passiert. Also ich habe jetzt Noch das ist nicht in Frankfurt passiert, das ist in Berlin passiert, aber auf der Frankfurter Allee. Ach, das ist nochmal ein anderes Ding. Ach, ich dachte, das Geld in Frankfurt war jetzt die Woche auch, dass 60 Leute versucht haben, eine Reanimation zu stören und die Leute da bedroht und geschlagen. Nein. Und nee, das ist was anderes hier. Das ist ein Typ, der ein AfD-Plakat abhängen wollte und, und dabei zu Tode gekommen ist. Was? Oh, typischer Darwin. Also, ja, der hat halt angeblich versucht, ein AfD-Plakat abzuhängen. Das hing an so einem Pfosten auf einer Brücke. Er ist aufs Geländer geklettert, anscheinend ausgerutscht und dann halt in die Tiefe gestürzt. Und ja, also er liegt jetzt im Krankenhaus. musste aber reanimiert werden, war quasi schon tot und ja, wurde von dem Pfosten und dem AfD-Plakat besiegt. Ja, jeden Tausenden trifft das Karma, ne? Ja, ich meine, ich finde es allgemein idiotisch, diese Zerstörung von Plakaten. Also, Ja. Also ist einfach dumm. Und ja, ich weiß auch noch, wie sich die Leute darüber aufgeregt haben. Also als ich noch bei der Piratenpartei aktiv war, da war das dann dauernd ein Aufregethema, irgendwo, wo irgendwelche Plakate beschädigt werden. Und ich habe das auch erlebt, dass ich, als ich mal eins aufgehängt habe, irgendwelche Leute von den Jusos da auch Plakate aufgehängt haben, der eine von denen irgendwie gemeint hat, ich soll mich gleich daneben hängen oder irgend so ein Scheiß. Ich mir auch gedacht, es gibt ja auch. Es stehen relativ hohe Strafen drauf. Also es ist was vollkommen anderes, ob du irgendwie ein Plakat von Langnese abreißt oder ob du ein Wahlplakat zerstörst. Das wird anders behandelt. Aber ernsthaft, Chris, ernsthaft? Ja. Das ist ja richtig Grabenkämpfe zwischen den Bodenkräften der Parteien quasi. Naja, das sind Idioten von den Jusos. Ich habe mal an einem grünen Stand, als ich ganz jung war, das habe ich auch schon öfter gestanden, war ich ja mal bei den Grünen, so mit 18, 19, habe ich mal jemand von der AfD zusammengebrüllt. Die AfD gab es das auch noch gar nicht. FDP. Okay. Ja. Wollte ich nur mal dagegen setzen. Der ist an unseren Wahlstand gekommen und hat uns zusammengebrüllt. Wir hatten halt Spaß, weil die FDP hat in dem Jahr 4,95% bekommen. Ein Schicksal, was ich jetzt den Grünen wünsche. So können sich Zeiten ändern. Für die alten Parteien im Moment. Aber den Grünen fast am meisten. Nee, aber ich stell mir dann den Kampf zwischen den Bodentruppen der Parteien ungefähr so vor wie in Anchorman, als die Trupps von den ganzen verschiedenen Sendern sich treffen und bekriegen. Ja, da liegt immer noch der zweite auf meinem Stapel. Ich traue mich nicht, der soll so schlecht sein. Den ersten fand ich so lustig. Gesetze der Macht, diese Verbände nehmen am meisten Einfluss auf Gesetze. Hilfe der Systempresse. Lobbyisten und Wissenschaftler. Und die internationale Bourgeoisie. Nein, ich fand es halt ganz interessant, dass die halt einfach das mal datenmäßig aufgearbeitet haben, wer dann da am meisten mitmacht. Und unten ist nochmal eine ganz tolle, verwirrende Grafik, in welche Bereiche das denn geht. Also ob jetzt Finanzen, Wirtschaft, Energie und so und wer halt Einfluss hat. Und die ersten drei finde ich eigentlich super. Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Verbraucher, fertig. Aber dann kommen die Unis, Berlin, Bonn. Die Hamburg-Universität. Warum ist die... Und warum die FU? Was ist GKV? Boah. Gemeinden, Kommunen, irgend sowas? Ich kann es nicht sagen. GKV ist Krankenversicherungskram. Ah, das ist die Krankenversicherung. Ja. Gesetzliche Krankenversicherung, okay. Ja. Deutscher Städtetag, erst da unten irgendwo, der ist doch eigentlich wichtig. Der Deutsche Anwaltsverein, die Bundesärztekammer, der Caritasverband. Ja. Bundesgerichtshof? Warum ist der nur so selten da? Macht der nichts. Man sollte da nicht eigentlich immer dabei sein, so. Also ist eigentlich interessant. Von welcher Seite ist der Artikel? Tagesspiegel, glaube ich. Das sind diese Pokémon-Folgen, die man nicht gucken darf, weil man sonst einen Anfall bekommt. Ne? Nicht scrollen. Nicht schnell scrollen. Das ist ein altes Muster, das man auflösen muss. Ja, genau. Mit Wirtschaft und Energie. Absolut, ein bisschen Innerem. Familie, Senioren und Jugend. Guck mal, wie eine Hydra. Chris, hilf mir mal kurz, die Auflösung reicht bei mir nicht. Von Verteidigung gehen zwei Streifen weg. Einer geht zum Beamtenbund und Tarifunion. Du Roboter. Der untere geht zu Finanzen. Nee. Finanzen? Nein, Verteidigung, rechts unten. Ah, okay. Zwei Streifen, wo geht der zweite? Ach du Scheiße, ich glaube zur Bundesrechtsanwaltskammer. Da siehst du das nicht. Kauft euch mal eine Brille, echt. Ja, ich glaube auch. Ist doch total echt? Easy. Ja, super easy. Das ja. Verkehrsministerium hat nicht geantwortet. Der Tobin. Ja, oh, ich habe doch Besseres zu tun. Ja, Manuela. Manuela hat einen Schäferhund und den hat sie nicht ohne Grund. Ist das so? Manuela. Ja, genau, die Manuela hat ihr Kind auf eine Privatschule gebracht. Und das ist natürlich, steht dem entgegen, was die SPD halt propagiert. Aber das ist ja auch normal. Das ist ziemlich peinlich. Wasser predigen und Wein saufen. Ja, das war es auch schon. Also in dem Artikel gehen sie halt nochmal drauf ein. Ah, wie ist das überhaupt wichtig, dass das Familienleben von einem Politiker dann irgendwie da mit reinbringen? Ja, hat aber halt selber peinlich Wahlkampf ist. Gemacht mit ihren Kindern auch. Und ja. So, keine Ahnung. Ist halt gammelig. Ist halt typischer Fall von Wasser predigen, Wein saufen. Ja. Ja, aber vor allem auch für die anderen Leute Wasser festlegen, weil die war ja auch an Bildung und Ähnlichem beteiligt als Jugendministerin. Also sie verantwortet mit, dass halt die Zustände an den Schulen so sind, wie sie sind. Aber ihr Kind muss ja darunter nicht leiden. Das ist schon echt bitter. Aha, was ist das? Andersdenken oft für Idioten. Ein kurzer Moment der Einsicht, oder? Ich glaube, das war von Ebel. Naja, gut, ich meine, Sarah ist ja schon die geredpilzte in der ganzen Linken, würde ich sagen. Und klar, ich meine, wenn man so in so einer dogmatischen Partei lange drin ist, kann das schon passieren, dass man Andersdenkende für Idioten hält. Das geht bei Social Justice Warriors ja auch relativ schnell. Was ist los mit den Deutschen? In Deutschland wird mit der Angst regiert. Auf der einen Seite ist es natürlich interessant, dass das mal dann einer schreibt und da hin schreibt. So. Man geht auf verschiedene Fälle ein, wo wir mit Angst regiert werden, also bei welchen Themen. Auf der anderen Seite ist es halt auch schon fast so abgedroschene Phrase irgendwie. Im Endeffekt weißt du, sobald du irgendwie in einem Land mit einer bestimmten Staatsstruktur oder so lebst, dann tauscht du halt eben deine Freiheit gegen Sicherheit ein, ja. Aber hier ist es halt quasi ein Konzept, um die Bürger zu kontrollieren, ja. Also, ja, weiß nicht. Gut, ist mal wieder einem aufgefallen, yay. Die Nummer geht nur mit Kacke in der Buchse, hat mein ehemaliger Lieblingskabarettist Hagenräther dazu gesagt. Oh, der Hagen, oh. Ja. Flüchtlinge liefern Informationen über Kriegsverbrecher. Ja, ja, stell die sich jetzt selbst. Nee, 330 Hinweise sind eingegangen. Und aber überwiegend die Fäcklinge vom Assad-Regime, nicht mal mehr überwiegend ISIS-Menschen. Also, ja. Aber halt, ja, die Kriegsverbrecher haben jetzt dann gedrängt. Deswegen finden wir bei den Grünen auch, dass das aufgeklärt wird, weil sie von Assad-Regime sind und nicht von ISIS. Genau. Hat mich nämlich schon gewundert. Und hier, Russland fliegt eventuell aus dem Council of Europe raus, also das Menschenrechtsding da von der EU, und das würde dann die Menschenrechtslage in Russland nicht unbedingt verbessern. Und aber ist denn das Council of Europe? Das war das Council of Europe, war diese größere Verbindung, wo halt auch Aserbaidschan und was weiß ich alles drin war. Das hat nichts mit der EU zu tun, haben wir ja gelernt. Ja, aber war da nicht... Moment mal. Ich komme da immer durcheinander. Ich glaube, der Europarat heißt doch aber anders, glaube ich. Oder? Ja, das ist nicht der Europarat. Ja, aber der Europarat ist das größere Ding. Nee, also Council of Europe, das ist nur dieser Menschenrechtsgerichtshof. Und der hat auch wesentlich mehr Länder. Also hat sie 46, 47 oder so Staaten drin, 48, keine Ahnung, aber so fast 50 Staaten drin. Also. Und irgendwie 30 oder so, 28 sind ja nur in der Europäischen Union. Das war das gleiche Gremium, das diese Diskussion im Bundestag veranstaltet hat. Weißt du, Chris? Wo du noch gesagt hast, in dem Raum hast du auch mal gesessen. Das war das Council of Europe. Ja, das okay. Hat im Endeffekt nichts mit der EU zu tun. Ja, habe ich nochmal nachgeguckt, stimmt, ja. Ja, aber das andere Ding heißt ja auch irgendwie Rat, der irgendwie. Aber das ist das. Nee, Council of Europe ist der Europarat. Und dann gibt es noch den Rat der EU oder so. Das ist das andere Ding. Das EU-Ding. Und Council of Europe ist das Menschenrechtsding. Aber das Menschenrechtsding heißt auf Deutsch Europarat. Ja. Council of the European Union, war es das auf Englisch? Ich weiß es gerade nicht. Ja, Council of the European Union. Das sind die Minister der einzelnen Staaten nochmal. Ja. Dann gibt es ja die Kommission. Sorry, die Strafen können nicht drakonisch sein, wenn die im ES sind. Da sind die Strafen per Definition angemessen. Ich dachte mir auch bei der News so, ja, sie wird jetzt in halt dort vor Ort dann angeklagt und ich keine Ahnung, ja, sie ist eine Deutsche, aber sorry, sitzt im ES bei, wirst halt auch im Irak verurteilt. Scheiße war's, mach halt keine IS-Sachen, so, weiß nicht. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm, also sorry. Also, ist zwar vielleicht furchtbar für die Familie, aber ja, keine Ahnung, IS ist halt kein Ja, gut mag sein, aber ich bin eher der Meinung, man sollte ihn nach Deutschland holen und dann hier halt in den Knast sperren. Ja, klar, natürlich. Weil die Justiz, die da irgendwie herrscht, die haben wir hier halt im Land auch nicht. Und aber die haben jetzt ja wahrscheinlich auch Kinder von ihren IS-Kämpfer-Männern. Und man will ja die Familien nicht auseinanderreißen, insofern sollten die lieber doch da bleiben. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Also, ich denke mal nicht, ich habe das zumindest noch nirgends gelesen. Ja, aber wenn du irgendwie Drogen nach Singapur schmuggelst, wirst du auch da erschossen und nicht nach Deutschland zurückgeschickt. Ja, das mag sein, aber trotzdem, also, da bin ich auch der Meinung, dass das nicht so sein sollte, dass sie da erschossen werden. Also, und hier bin ich auch der Meinung. Wenn das jetzt Frauen sind, die vor ein paar Jahren zum IS gezogen sind und da eingeheiratet haben, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass sie mittlerweile Kinder haben. Es geht um die eine 16-Jährige. Ja. Aber soweit ich weiß, hat die ja auch Kind, aber ja. Ob die jetzt Kinder-Dschihad oder keine Kinder-Dschihad, das ist doch egal. Ja, und hier, da gibt es halt eine Gruppe von Patrioten, die sich den Deep State anschauen wollen, die halt hier ehemalige Intelligence Officers, die sich jetzt halt in einer NGO zusammenschließen, um sich jetzt mal den Deep State genauer vorzunehmen in den USA. Also die stehen dann der CIA so gegenüber wie die Ex-Muslime den Muslimen und müssen sich wahrscheinlich auch immer so Sorgen machen. Und es ist halt, wie soll ich sagen, so ich will jetzt nicht irgendwie, weißt du, so Doom und Gloom große Sachen an die Wand malen. Vielleicht ist das Ding auch kleiner, wie es dann am Ende, wie sich's anhört jetzt auf den ersten Blick so. Aber irgendwie kann das schon zu einem Haufen Spannungen führen. Überleg mal, die tun 1, 2, 3 Skandale aufdecken. Und das tut einfach das innenpolitische Klima in den USA noch weiter in die Pipi-Takatuka-Land-Richtung drehen lassen. So. Die Leute haben dann kein Vertrauen mehr in die Medien, dann haben sie auch kein Vertrauen mehr in ihre Geheimdienste und irgendwie. Ja, glaube ich sowieso nicht mehr. Also. Ja, aber weißt du, so die Situation in den USA, die geht ja immer weiter so, dass sich auf der Straße auch die Leute angehen. Und irgendwie ist es einfach zivilgesellschaftlich, sind es hohe Wellen, finde ich. So, ja. So. Nee, besonders interessant wird es, wenn Trump sich dann gegen den Deep State ausspricht, weil dann wird die gesamte Medienlandschaft sich für den Deep State aussprechen. Aber eigentlich ist das doch auch ein Pro-Argument dafür, dass die Kahane ruhig die Amadeus-Stiftung machen kann. Die ist ja auch Ex-Geheimdienstlerin. Und hier in dem Artikel geht es halt darum, dass halt der IS eine ziemlich große Medienoperation auch hatte und er zum Teil so 20 halt Medienprodukte pro Tag veröffentlicht hat und dass jetzt auch, wenn das Gebiet dann komplett zurückerobert ist vom IS, dass halt sozusagen die Kommunikation weiterhin im Internet rumschwirrt, also die ganzen Pamphlete, die sie gemacht haben und dass wir wahrscheinlich noch eine ganze Weile vom IS was hören werden, einfach weil ja, halt immer noch Leute sich radikalisieren über die Medien Sachen, die halt der IS verbreitet hat. Also. Und der Artikel geht halt ganz gut drauf ein. Also. Ja, hier die Rohingya, keine Ahnung, wie man die ausspricht, Krise, die UN darf keine Sachen zu den schicken. Was humanitär nicht so gut ist, wenn 350.000 Menschen nichts zu essen haben. Der Großteil ist doch sowieso inzwischen in Bangladesch. Das war ja jetzt gerade, gab es wieder so eine Welle, weil es wieder irgendeinen Zusammenstoß gab. Das Problem ist wie immer die Religion. Welle, sagst du? Also findest du, dass diese Flüchtlinge eine Bedrohung sind? Ja, für Bangladesch auf jeden Fall, weil die sind schon seit Jahren nehmen die Rohingya auf und die sind an ihren Grenzen einfach. Also die leben da schon in schlechten Zuständen und jetzt kommen halt nochmal die gleiche Menge, kommt nochmal dazu. Das Problem ist, dass es halt auch eine Freiheitsfront oder Einheitsfront oder populäre Front der Rohingya gibt, die da den Kampf mit der Waffe gegen Buddhisten führen. Und dass das natürlich dann zum gegenseitiger Aggression führt, ist auch klar. Und ja, und da die eine Minderheit sind, sind sie dann natürlich auch bedroht in dem Moment, wo andere in ihrem Namen Terrorakte begehen. Das ist die gleiche Geschichte wie überall. Nur da werden die Leute halt mit Waffengewalt gezwungen, das Land zu verlassen. Und es wird halt gescholten, dass die Nobelpreisträgerin hier, Aung San Suu Kyi, die lange Jahre ja selber eine Dissidentin war und dann eine Präsidentin geworden ist, und das Land, um halt auch eine Öffnung weiterzutreiben, das Land war ja abgeriegelt für Jahrzehnte, dass die sich nicht rührt. Aber auf der anderen Seite verstehe ich das auch von einem machtpolitischen Standpunkt aus. Wenn du Leute hast mit einem militärischen Arm, die immer wieder Anschläge in deinem Land verüben und so, und dann gibt es sozusagen ja, eine Mischung aus Volksaufstand und Vertreibung, dann ja, denkt sie sich wahrscheinlich auch, ja, aber der Rest des Landes und mein Volk und die Leute mit der gleichen Religion wie ich sind mir näher als diese Leute. Anders kann ich das nicht deuten, dass sie da das einfach passieren lässt. Es gibt auf jeden Fall viel Sprengstoff. Da gab es schon die Ersten, die gesagt haben, wir sollen uns da engagieren und von denen welche herfliegen. Oh, was sind das denn für Themen, ey? Hier wird ein interessantes Buch vorgestellt, was halt... Scroll mal das Bild weg, sonst werden wir da garantiert für irgendwann gelockt. Ja, also es geht halt um ein Buch, was die Probleme mit den in der Region da halt recht gut darstellt, also was halt in Kambodscha passiert ist. Und ja, es ist auf jeden Fall empfehlenswert. Also, ja, so wie es aussieht, geht es um die beidseitige Schuld auch ein bisschen. Ne? Weil da habe ich auch eine bürokratische Terrorarbeit. Ach so, nee, geht nicht darum. Also ich finde das so krass, weil da leben ja die Leute nebeneinander noch aus dieser Zeit. Das wäre irgendwie, als würdest du hier die alten Nazis und deren Opfer irgendwie in einem Land unterbringen, in der Art und Weise. Ja. Und es ist halt... einfach, es ist einfach hart. Also ich weiß nicht, wenn wir immer so gegen Kommunisten wettern, dann lest euch vielleicht den Artikel durch oder holt euch vielleicht auch das Buch von dem Typen. Ich weiß, das sind Soziologe und eigentlich Soziologen, naja, aber das Buch, also ich habe einen Ausschnitt gelesen und das hört sich sehr interessant an. Also. Schöner Satz hier. Der Autor erkennt in dem Autogenozid, den der Bruder Nummer 1 Pol Pot und seine Spitzengenossen der Bevölkerung verordneten, den konsequenten Ausfluss einer kollektivistischen Ordnungsfantasie die die Schaffung des perfekten Sozialisten mit modernen Mitteln zu realisieren suchte. Also genau das, was man bei uns im Endeffekt auch gerade versucht, nur noch ohne den Terror und das Blut. Ein neues Wir, würde ich sagen. Ja. Und das hat so, es klappt nie. Es führt immer zu Mord und Totschlag. Immer. Ja, das war eine ganz interessante Studie, wie sich, wenn Leute befragt werden, sich zu politischen Sachen zu äußern, so als zum Beispiel Inflationsrate unter einem Republikaner, du bist Demokrat und du gibst es weniger gut an, wenn du gefragt wirst, und wenn du dann aber plötzlich Geld dafür erhältst, dann bist du plötzlich realitätsorientierter. Und das ist halt so eine ganz interessante Studie darüber, wie jetzt Bias funktionieren, auch politischer. Und wie das dann ist, dass du dich zum Beispiel, wenn du Ansehen in deiner Gruppe erhältst, dadurch, dass du halt eine genehme Meinung vertrittst, dass du dann eher eine genehme Meinung vertrittst, oder wenn du einen finanziellen Anreiz hast, dass du eben auf einen finanziellen Anreiz anspringst, oder eben, dass du dich tribalistisch äußerst und halt dein Team Champion tust. Und das ist halt ganz interessant in Sachen Politik, dass du da drei verschiedene Möglichkeiten hast, wie du halt sozusagen keine Wahrheit redest, sondern dich halt anders äußerst, wie jetzt die Faktenlage das vorschlägt. Und ganz interessanter Artikel. Aber ist es denn nicht auch so ein bisschen bei uns, weil ich meine, diese ganze Refugees Welcome Fraktion, das sind ja auch Leute, die aus, sage ich mal, aus besser verdienenden Kreisen kommen. Also die sich nicht so viel Sorgen um den sozialen Aspekt der Einwanderung oder Ähnliches machen müssen. Ja. Und die entscheiden mit ihrer Welcome und wir schaffen das Nummer halt für viele Leute mit, die halt nicht paid werden. Also die nicht sorgenfrei leben können, sozusagen. Und bürden denen noch mehr Sachen auf. Ja, WordPress.com suspendiert das Blog. Ich weiß nicht, warum der Block, nicht das Block. Aber trotzdem, der Honigmann wurde jetzt gesperrt. Und der Honigmann, gut, bei dem sind zum Teil auch wirklich haarsträubende Artikel rausgekommen. Aber das ist halt so für Verschwörungshaini so. Aber ich finde es halt gammlich, dass der jetzt da, nachdem er jahrelang seinen Blog hat, und er ist ja auch auf YouTube, dass das halt dann mal kurz mal gelöscht wird, nur weil er halt eine Aluhut-Manufaktur hat. Weißt du, ich weiß nicht. Das ist scheiße. Also. Ja, also das ist halt genauso ein Clown wie Stoll oder Kiesel oder so. Halt einer von denen, wo jeder sofort merkt, der hat ein Rad ab, der hat ein Ei am Wandern. Der glaubt jeden Scheiß, der ihm erzählt wird. Und Harmful Opinions ist nicht mehr auf YouTube. Ja, aber das ist ja im Moment auch, das ist ja echt wie so ein Lauffeuer, das sich immer weiter ausbreitet. Jetzt hier einer von meinen, ich gucke halt viel so Gaming-History-Kram und so, unter anderem auch den Dreamcast-Guy, und dem haben sie jetzt alle Videos demonetarisiert, die mit Horrorspielen zu tun haben. Also, das zieht immer größere Kreise. Gab es da eine Begründung zu? Es gibt wo er ein bisschen was dazu sagt, aber... Es war kein echter Horror, es war Fake-Horror. Aber eine richtige Begründung gibt es ja nicht. Also du kriegst halt nur den gelben Stern aufgeklebt, also das gelbe Dollarzeichen neben das Video. Und das war's. Ich bezog mich jetzt eigentlich darauf, dass er permanent von YouTube gebannt wurde. Das bedeutet quasi auch, dass wenn er in Zukunft einen anderen Kanal aufmacht, dann ist er quasi vogelfrei und kann den auch jederzeit verlieren. Ja, ich glaube, das war ja schon mal so, dass er weg war. Und dann haben sich Leute aufgeregt, da haben sie seinen Kanal wieder hergestellt, aber die Videos irgendwie nicht. Und der hat ja dann schon gemeint, so, ja, meine Schwester ist krank und meine Mutter ist auch nicht mehr das Beste, deswegen kann ich nicht mehr so viele Videos machen und deswegen mache ich jetzt hauptsächlich noch Gaming-Kram bei Twitch, und melde mich hier vielleicht hin und wieder mal, aber nicht mehr so oft auf jeden Fall. Das war das letzte Video von ihm, was ich gesehen hatte. Und wahrscheinlich danach ist er dann halt verschwunden. Und ich glaube, ich meine mich auch zu erinnern, dass er irgendwie erzählt hat, dass auch in irgendeinem Artikel er irgendwie aufgetaucht ist. Also Sargon, er, alle möglichen anderen Leute, da halt irgendwie genannt worden sind, in, von wegen so, ja, hier die Schlechten auf YouTube. Beim Sargon rechne ich eigentlich auch mittlerweile jeden Tag damit, dass er fliegt. Und das, eigentlich schon, das ja. Heißt ja eigentlich, in einem Jahr sind wir dann dran. Ne? Ja, stimmt. Aber bis dahin haben wir auf jeden Fall zum Erziehungslager. Haben wir auf jeden Fall eine Ausweichplattform. Also. Da macht euch mal keine Sorgen. Wir sind nicht an YouTube gebunden. Ja, zu guter Letzt. Oh Gott. Es gab hier irgendwie eine Hard Aber Fair-Sendung. Ich weiß gar nicht mehr, was das Thema war, aber auf jeden Fall haben sie diese YouTube-Tante da eingeladen. Ja, wo du dich halt so auch wunderst, so weiß jemand macht diesen Quatsch-Cancer-Content, so à la, ich pack mein Fahrrad aus und es hat keine Ahnung, keine Bremse so, und Schminkvideos und so eine Kacke und dann tut's random Merkel interviewen und dann random nach Hard Aber Fair kommen und ich denke mir so, ja, ich tust dich überhaupt nicht profilieren dafür, dass du politische Sachen schreibst und dann aber zack, Hard Aber Fair, go. Weißt du, ja. Ja, das ist das Vizurex-Syndrom. Hm. Och, was ein süßes Rehlein, das kann doch mal hier in unsere Sendung kommen, la la la la. Tut keinem weh, ist nicht zu schlau. Oh. Ja, welchen wertvollen Beitrag hat sie zu dieser Hard Aber Fair-Sendung denn geliefert? Ich habe sie nicht gesehen. Also aus Neugierde. Ich weiß nur, dass sie da war. Ich habe mir das auch nicht angeguckt. Ja, wir haben auf jeden Fall Wahljahr. Die anderen Leute, die da sitzen, sehen jetzt nicht so unwichtig aus. Ja. Hat dann der Schauspieler, irgendein Politiker? Wer ist das mit dem Glas in der Fresse? Keine Ahnung. Weißt du eigentlich, dass die für Stimmfang missbraucht wird oder findet die das geil? Ja, die ist bestimmt selber total politisch, weil irgendwann mal in der SPD oder irgend sowas. Die kriegt wahrscheinlich auch eine bescheidene Aufwandsentschädigung. Ja, das denke ich noch nicht mal. Meistens was Neues für ihren Minimalismusraum kaufen. Meinst du etwa, sie neigt dazu, ihre Meinung kaufen zu lassen? Naja, sie ist in dieser Sendung, denke ich mal. Bei dem Content, den sie macht, ist sie doch eh nur ein Püppchen. Sprachrohr für diverse Make-up-Firmen. Ja, klar. Oder ich weiß nicht, ob sie eine von diesen. Du darfst ja nicht unterschätzen, wie viel Publicity das deinem Kanal bringt, wenn du bei Hard Aber Fair bist. Ja, und dann kommen die Leute, einen von uns zu Hard Aber Fair einladen. Content erwarten und sehen, wie du dir da, weiß ich nicht, wieder auf der Rüttelplatte versuchst, sich zu schminken wegen irgendeiner Dummheits-Challenge oder so, weißt du? Wenn das ihre Fans sind, dann, ja, dann sind die, also wenn das aus ihrer Altersgruppe sind, dann sind die Leute wahrscheinlich eher nicht enttäuscht. Wenn sie dann so einen lauwarmen Kram kriegen, weil die kennen das auch gar nicht mehr richtig. Also politische Auseinandersetzung in Deutschland. Ich höre mit dem toxischen Hass auf. Ja. Wir können nicht nach 1990 zurück. Nee. So schön das auch wäre. Wäre das so, ja. Naja. Weiß ich nicht. Da könnte ich nochmal auf Griechenland als Europameister setzen und dann könnte ich mich zur Ruhe setzen. Oder wann war die? Doch, die WM war irgendwann nach 9. Ja, klar. Ja, doch. 92, 93. Ich nehme einfach den Sports-Almanac mit, bevor wir zurück in die 90er gehen. 3,14 Gigawatt. Ja, das waren die Weltraumaffen. Wir sehen uns wieder am nächsten Sonntag. Jo, lasst euch nicht gendern, Leute. Bald ist Wahl, ja. Denkt dran. Für die, wenn ihr Sky findet. Nehmt euch das vorbei. Ich sehe hier gar kein Live-Zeichen mehr. Nee, gibt's auch nicht. Wir sind nur noch drauf. Ciao, Leute. Tschüss. Ach so. Ja, singt.